Geist lagert sich. Die Wolke der Herrlichkeit lagert sich. Die Wolke der Herrlichkeit lagert sich in diesem Raum. Lagert sich in diesem Raum. Das ist diese Riesentraube, die die Kundschafter heimgebracht haben. Diese Riesentraube. Hast du mal überlegt, wie viel Liter Wein das gibt? Und wie der Weinberg des Herrn aussieht mit diesen Trauben. Mit diesen Trauben. Der Geist lagert sich. Der Geist lagert sich. Der Geist lagert sich. Es gibt kein Unmöglich mehr. Es gibt kein Unmöglich mehr. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Oje. Oje. Oje. Oje. Oje. Ströme. Ströme, Ströme, umspülen dich, Ströme, fühlen dich, Ströme. Du bist zu Hause. Du bist zu Hause, du bist zu Hause, du bist zu Hause, du bist zu Hause, du bist zu Hause. Die Wolke der Herrlichkeit übernimmt den Raum, die Wolke der Herrlichkeit. Übernimm den Raum. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Ha. Jede Krankheit verdrückt sich, jede Krankheit verdrückt sich, jeder Kummer verlässt den Raum, jede Sorge verlässt den Raum, jede Krankheit verlässt den Raum, jede Kette zerbricht, jede Kette zerbricht. Der Sieg ist da, der Sieg ist da, der Sieg ist da, der Sieg ist da, der Sieg ist da, der Sieg ist da, der Sieg ist da, der Sieg ist da, der Sieg ist da. Der Sieg ist da, der Sieg ist da, der Sieg ist da. Ja, ja, ja, ja. Ah. Auch unheilbare Krankheiten müssen jetzt gehen. Sie müssen jetzt gehen. Sie müssen jetzt gehen. Sie müssen jetzt gehen. Sie müssen jetzt gehen. Sie müssen jetzt gehen. Sie müssen raus. Sie müssen raus. Sie müssen raus. Der Geist übernimmt. Der Geist übernimmt. Der Geist übernimmt. Der Geist übernimmt. Heiliger Geist, sei willkommen in unserer Mitte. Heiliger Geist, sei willkommen. Herr, sei willkommen. Herr, sei willkommen. Übernimm du uns. Übernimm du uns in allen Bereichen unseres Lebens. Übernimm du uns. Ja, mach du aus unmöglich möglich. Ja, dein Wort lebt. Dein Wort lebt. Dein Wort hat die Kraft. Dein Wort hat die Kraft. Und dein Geist übernimmt, dein Geist übernimmt, dein Geist übernimmt. Halt ihm mal dein Unmöglichen, halt ihm mal dein Unmöglichen. Halt's ihm hin. Weißt du, er macht möglich. Er macht möglich. Jedes Problem, das unmöglich schien, wird jetzt gelöst. Es wird gelöst. Jede Geldsorge wird gelöst. Jeder Umstand wird gelöst. Oh, jede Krankheit wird gelöst. Jedes Gedankengebäude fällt. Jede Verdammnis geht. Der Geist des Todes geht. Und der Geist des Lebens zieht ein. Der Geist des Lebens zieht ein. Er zieht ein. Er zieht ein. Das ist dein Zuhause. Ich kann nicht mehr gehen, ne? Nochmal jemand in den Arm und gehst dann auf deinen Platz und wir hören das Wort von unserem Pastor. Aber geh nicht aus diesem Geist raus. Halleluja, wow. Oh, was für ein Morgen, Halleluja. Oh, was für eine herrliche Gegenwart Gottes. Wow, genießt du es. Das ist wirklich ein Sommerfest der Herrlichkeit. Amen. Ein Sommerfest des Geistes. Halleluja. Ein Sommerfest der Liebe Gottes. Preist den Herrn, herzlich willkommen. Herzlich willkommen herzlich willkommen in seiner Gegenwart. Sag mal zu jemand in deiner Nähe, herzlich willkommen in seiner Gegenwart. Halleluja. So gut. Herzlich willkommen, so schön. Halleluja. Halleluja. Ich möchte euch ganz kurz zum Anfang noch danken für alle eure Gebete für Glory Life Hamburg letzten Sonntag und Montag. Wir hatten wirklich eine gewaltige Zeit. Wir hatten am Sonntagabend hatten wir Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Da haben wir ein paar Fotos auch vom Gottesdienst. Es sind wirklich starke Sachen passiert. Die Gegenwart Gottes war mächtig. Könnt ihr ein paar Bilder oben genau hier zum Beispiel diese Frau, die hatte ein vergrößertes Herz. Es gab ein Wort der Erkenntnis. Sie hat ein Wort der Erkenntnis ganz konkret für ein vergrößertes Herz. Gott hat sie berührt. Sie hat gesagt, es fühlt sich ganz anders an. Sie muss natürlich vom Arzt checken lassen. Preist den Herrn. Aber das war stark. Gehen wir mal weiter. Was hatten wir noch? Halleluja, das war einfach Gebet füreinander, gehen wir weiter. Halleluja, nächstes Bild. Genau, diese Frau, das war auch stark, die hatte Metall im Oberarm einoperiert und seit 2 oder 3 Jahren und aufgrund dieses Metalls konnte sie ihren Arm nicht hochbeugen, geschweige denn über den Kopf nehmen. Und Gott hat sie so geheilt und befreit. Wir haben jetzt noch keinen Bericht irgendwie, was das Metall angeht, aber irgendwas muss sich verändert haben, weil sie konnte es so völlig frei machen. Alles konnte sie mit dem Arm machen, wie ein normaler Arm. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Amen. Nächstes Bild. Diese Frau, das war auch stark, sie hatte 2 Bandscheibenvorfälle und einen Leistenbruch in der Hüfte und deswegen starke Bewegungseinschränkungen, alles verschwunden. Sie war komplett geheilt, sie konnte sich runterbeugen, drehen, alles. Gott hat sie geheilt. Halleluja. Nächstes Bild, danke Jesus, ja. Preis den Herrn, diese Frau ist rumgetanzt, weil Gott ihre Knie geheilt hat. Preis den Herrn, nächstes Bild. Halleluja. Dieser Mann, das war auch interessant, der hatte eine Transplantation gehabt von Gewebe aus dem irgendwie Hüftbereich hoch in den Halsbereich. Da war irgendein Unfall gewesen, da wurde was operiert. Und seither konnte er seinen Hals nicht nach rechts drehen. Und Gott hat ihn komplett freigesetzt. Seine Frau hat es auch bezeugt, er konnte wieder seinen Hals komplett normal drehen. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Nächstes Bild. Und dieser Mann, das ist ein Franzose, der hatte ein Trümmerbruch im Fußgelenk gehabt und es konnte man nicht operieren irgendwie und nichts machen. Und deswegen hatte er starke Probleme auch bei der Bewegung. Und er konnte zum Beispiel nicht in die Knie gehen so richtig, weil er da das Gewicht nicht drauf halten konnte. Der ist wie ein Frosch rumgehüpft so, weil er wieder alles normal bewegen konnte. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Preis den Herrn. Nächstes Bild. Nächstes Bild. Taufe wahrscheinlich, Montag. Ja, genau, Montag hatten wir Taufe, Halleluja. Wir hatten ja hier vor 2 Wochen Taufe, 13 Leute sind hier getauft worden, in Hamburg sind 7 Leute getauft worden. Preist den Herrn, und zwar in unserem Glory House in Brunsbeck. Die haben einen wunderschönen Garten und da haben wir getauft. Ihr könnt weitere Bilder einblenden von der Taufe. Weiter die Bilder, nächstes Bild, genau. Da sind die Täuflinge, wir hatten sogar ein bisschen Sonne, Halleluja. Preist den Herrn, was denn? Ja, weiß, okay. Genau, hier Taufe, genau, nächstes Bild. Ja, das war die Versammlung da, das war Montagnachmittag um 2, ne, waren wirklich viele Leute da auch. Das Haus war voll, können wir das nächste Bild, das ist dann von im Haus, ja, hier habe ich im Haus noch die Täuflinge ihr Taufbekenntnis sprechen lassen, haben Lobpreis gemacht und so weiter. Und dann haben wir, genau, hier ist nochmal Taufe und dann haben wir zum Schluss noch ein wunderbares Buffet zusammen genossen, das war ein richtiges Familienfest dann. Auch nochmal zum Schluss hier Lobpreis, genau, weiß den Herrn. Und nochmal die Täuflinge und dann, glaube ich, gibt es noch ein Essensbild. Ja, Amen. Das hat im Facebook die meisten gefällt mir gekriegt. Also jedenfalls von den Einzelbildern, okay. Preis den Herrn. Also, danke Jesus für alles, was du getan hast. Montagabend hatten wir auch einen starken Intensivabend, das war auch hammermäßig. Also Gott ist wirklich am Wirken dort in Hamburg. Halleluja. Geben wir ihm die Ehre. Wir grüßen alle Hamburger, alle aus dem hohen Norden, alle, die ihr dabei wart, alle, die ihr nicht dabei wart. Vielleicht werdet ihr dabei sein in Zukunft. Wir treffen uns immer jeden Sonntag um 16 Uhr, also heute ist auch wieder Gottesdienst, im Dormannsweg 22 in Hamburg. Das ist unser Glory Life Zentrum Hamburg. Also seid dabei, es ist wirklich Family, es ist wirklich stark, ist super. Halleluja. Und jetzt habe ich euch noch eine Geschichte, die ich gehört habe, und zwar von einigen Männern, die zusammen in der Umkleidekabine waren. Und während sie in der Umkleidekabine sind, klingelt das Handy auf der Ablage, ein Handy, das da liegt, klingelt auf der Ablage. Und einer der Männer geht ran und sagt Hallo. Und auf der anderen Seite hören sie alle die Stimme, er stellt auf laut, sodass alle mithören können. Und auf der anderen Seite hören sie die Stimme Hallo Schatz, ich bin hier in einem Einkaufszentrum und ich habe hier gerade ein wunderbares Kleid gefunden, kostet nur 2000 Euro, es gefällt mir so gut, was meinst du dazu? Der Mann sagt zu ihr, ja, ist okay, kauf nur, es ist in Ordnung, mach kein Problem. Und dann sagt sie, du, wenn wir gerade dabei sind, ich war gerade auch um die Ecke, ich war im Autohaus und da habe ich mein Lieblings-Mercedes-Coupé gesehen, kostet nur 150.000 Euro. Mann sagt, okay, kauf dir es, kein Problem. Und dann sagt sie, du, wenn wir gerade dabei sind, ich habe jetzt dieses Haus besichtigt, das mir so gut gefällt, 2,2 Millionen Euro. Was sagst du dazu? Der Mann sagt, ja, frag mal, ob du es auch für 2 Millionen kriegst, aber wenn nicht, dann nehmen wir es halt für 2,2 Millionen. Also danke Schatz und so weiter, legt auf und die ganzen Männer in der Umkleide schauen ihn völlig entgeistert an und sagen, wow. Und bevor irgendeiner einen Ton sagen konnte, ruft der Mann in die Versammlung rein und sagt, kann mir irgendjemand sagen, wem dieses Handy hier gehört? So viel zur Großzügigkeit der Männer. Halleluja. Glory. Halleluja. Ich möchte heute Morgen einen Traum zum Anlass nehmen meiner Predigt, den der Poli vor 2 Wochen hatte. Und den hat er im Gebetstreffen erzählt und dann hat ihn Irina mir erzählt. Und der Traum hat wirklich zu mir gesprochen. Und ich möchte damit beginnen. Und in diesem Traum hat der Poli gesehen, wie ich mit verschiedenen unserer engsten Mitarbeitern zusammenstand. Und unter anderem war der Tobi da in diesem Treffen. Ich habe den Mitarbeitern habe ich das Gebäude hier gezeigt und alles, was es so momentan bei Glory Life gibt. Und dann habe ich übers Mikrofon habe ich mit denen geredet und dann habe ich dem Tobi die Frage gestellt: Hättest du dir vor 15 Jahren vorstellen können oder gedacht, dass wir als Glory Life das heute so haben könnten, wie es heute dasteht? Und er hat dann geantwortet: Nein, hätte ich mir nicht vorstellen können. Und ich habe gesagt: Nein, kann ich mir auch nicht vorstellen können. Hätte ich mir auch nicht vorstellen können. Und das Interessante an diesem Traum war, dass der Poli in dem Traum empfunden hat, wenn ich was Falsches sage, sag's mir, aber dass er in dem Traum empfunden hat, dass es ein Flash war, eigentlich auf die Zukunft. Das heißt, in dem Traum hat Gott eigentlich zum Poli gesprochen und gesagt: Hey, wird eine Situation sein, wie sie in 15 Jahren wiederkehren wird. Also, dass wir in 15 Jahren wieder uns anschauen und sagen: Hey, hättest du gedacht, hättest du das für möglich gehalten, was jetzt die letzten Jahre passiert ist? Amen. Und die Antwort wird wieder Nein sein. Nein, hätte ich mir nicht gedacht. Hätte ich mir gar nicht vorstellen können, aber es wird so sein. Und ihr Lieben, ich glaube, Gott gibt den Traum nicht einfach so, sondern Gott gibt solche Träume auch, damit wir wirklich in die Dimension eintreten dessen, was dieser Traum aussagt. Ja, die prophetischen Worte Gottes, auch Träume, die wir haben, kommen nicht immer einfach automatisch einfach so zustande ohne unsere Mitarbeit, sondern wir müssen uns damit eins machen. Wir müssen da hineintreten in die Träume, die Gott für uns hat. Wir müssen sozusagen die Zukunft, die Gott für uns geplant hat, ins Jetzt holen. Amen. Und ihr Lieben, das ist eigentlich unsere Grundaufgabe. Und ich möchte ein bisschen grundsätzlich auch darüber sprechen. Unsere Grundaufgabe als Söhne Gottes, als Christen, als neue Schöpfung ist es, pass gut auf, ich erkläre es dir gleich, warum ich das so formuliere. Aber unsere Grundaufgabe ist es, das, was die Zukunft Gottes für diese Welt ist, ins Jetzt dieser Zeit zu bringen. Amen. Ich erkläre es dir. 2. Korinther 5, Vers 17. Bekannte Bibelstelle. Die gängige Übersetzung ist: Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Amen. Eine weitere mögliche Übersetzung aber ist, so wird es in der Basisbibel zum Beispiel übersetzt, eine weitere mögliche Übersetzung ist: Wenn jemand in Christus ist, gehört er bereits zur neuen Schöpfung. Das heißt, er ist bereits, klar, er ist eine neue Schöpfung, aber weil er eine neue Schöpfung ist, ist er auch bereits ein Teil der neuen Schöpfung. Jetzt sagst du ja, von welcher neuen Schöpfung ist hier die Rede? Da musst du in der Bibel ganz nach hinten schlagen und dir das Ende anschauen. Was am Ende passiert, was wird Gott ganz am Ende tun? Am Ende der Zeit, Offenbarung 21, Vers 1, lesen wir. Nach dem Endgericht lesen wir: Und ich sah einen neuen Himmel, sag mal einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe das Zelt Gottes, also der Begegnungsort Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Die erste Schöpfung ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Amen. Mit anderen Worten, am Ende der Zeit wird Gott aus dieser Erde und aus diesem Weltall und aus diesem Universum, so wie es jetzt im Sichtbaren ist, er wird es nehmen und er wird daraus heraus eine komplett neue Schöpfung machen. Eine Schöpfung in der Herrlichkeit Gottes. Eine Schöpfung in der Dimension des Himmels. Eine Schöpfung, die dann eins sein wird mit dem himmlischen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt. Es wird eine neue Schöpfung sein, das heißt hier, in dem es keine Tränen mehr gibt, kein Schmerz mehr gibt, also keine Krankheit mehr gibt, keine Gebundenheit mehr gibt, keine Armut mehr gibt, kein Hunger mehr gibt, kein Krieg mehr gibt. Alle diese Dinge wird es nicht mehr geben in dieser neuen Schöpfung. Amen. Und jetzt sagt das Wort Gottes, wenn jemand in Christus ist, also wenn jemand Jesus Christus als seinen persönlichen Herrn und Erlöser angenommen hat, dann gehört er bereits zu dieser neuen Schöpfung. Er ist in Christus bereits in dieser neuen Schöpfung, weil Christus ist diese neue Schöpfung. Christus und diese neue Schöpfung sind eins. Diese gesamte neue Schöpfung ist in Christus. Das sieht man auch im weiteren Verlauf von Offenbarung 21, wie er es weiter beschreibt, das himmlische Jerusalem. Ja, das Lamm ist das Licht dieser neuen Schöpfung. Amen. Das heißt mit anderen Worten, Jesus ist der Herr dieser neuen Schöpfung. Er ist diese neue Schöpfung. In ihm ist diese neue Schöpfung. Und wenn du in ihm bist, dann gehörst du bereits zu dieser neuen Schöpfung. Du gehörst bereits dort hinein. Oder ich gehe einen Schritt weiter. Du bist bereits jetzt und hier, so wie du hier bist, im Geist, ein Kanal für die zukünftige neue Schöpfung in diese jetzige Welt hinein. Kannst du es sehen? Amen. Weißt du, diese Herrlichkeit, die hier in Offenbarung 21 beschrieben ist, ist für diese Welt die Zukunft. Amen. Aber wie viele von euch wissen, dass es in Gott keine Zeit gibt? Sondern in Gott gibt es nur jetzt, in Gott gibt es nur Ewigkeit, in Gott gibt es keine Zeit. Er hat die Zeit geschaffen für diese Welt, für uns, aber in ihm gibt es keine Zeit. Das heißt, er kann sich beliebig im Raum des Geistes in der Zeit bewegen. Und so kann er durch Christus im Geist auch bewirken, dass wir durch Christus im Geist sozusagen in dem Moment, wo wir Jesus Christus annehmen, in die Zukunft für diese Welt versetzt werden, um so wiederum zu einem Kanal zu werden, um die Zukunft für diese Welt ins Jetzt zu holen. Amen. Weißt du, wann immer ein Kranker geheilt wird hier auf dieser Erde auf übernatürliche Art und Weise, kommt die Zukunft für diese Welt ins Jetzt. Weil eines Tages in der neuen Schöpfung wird es keine Krankheit mehr geben. Amen. Wann immer ein Mensch, der gebunden ist, seelisch, psychisch, wie auch immer, dämonisch, gebunden ist in seiner Seele, befreit wird von seiner Gebundenheit, dann kommt diese zukünftige Welt ein Stück weit ins Jetzt dieser Zeit. Wann immer sich Armut in Wohlstand verwandelt, kommt ein Stück dieser zukünftigen Welt ins Jetzt dieser Zeit. Wann immer Versöhnung in Beziehungen kommt, hier in dieser Welt, in Familien oder in Gemeinden oder einfach in Beziehungen jeglicher Art. Wann immer Versöhnung da hineinkommt, kommt ein Stück der zukünftigen Welt ins Jetzt dieser Zeit. Kannst du sehen? Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Für wie viel von der zukünftigen Welt im Jetzt dieser Zeit sind wir bereit zu stehen? Für wie viel sind wir bereit, ich sag's mit anderen Worten, bereit zu glauben? Weil es ist durch Glauben. Amen. Die neue Schöpfung ist durch Glauben. Wenn jemand in Christus ist, dann ist er durch Glauben in Christus. Und wenn jemand in Christus ist, dann sagt zum Beispiel das Wort Gottes, Epheser 1, Vers 3, wir sind in Christus bereits gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt. Das heißt, wir sind bereits gesegnet mit den Segnungen der zukünftigen Welt, der zukünftigen neuen Schöpfung. Wir haben bereits Anteil daran. Wir sind versetzt, sagt Paulus, an himmlische Orte in Christus. Wir sind schon da. Amen. Wir sind schon da. Wir sind schon in einer Dimension als Christen, wo die Welt noch nicht ist. Und wir haben schon als Christen, was die Welt noch nicht hat. Die Kräfte der zukünftigen Welt. Paulus sagt in Hebräer 6, Vers 5, er sagt, sie haben geschmeckt die Kräfte, oder wir haben geschmeckt die Kräfte der zukünftigen Welt. Was heißt es? Damit sprach er von Heilungen, von Wundern, von Kraftwirkungen Gottes, von der Herrlichkeit Gottes, die einfach, so wie heute im Lobpreis, in die Herrlichkeit Gottes in diese Welt kommt. Weißt du, da kommt die Zukunft für diese Welt ins Jetzt dieser Zeit. Wenn wir so zusammenstehen und wirklich die Herrlichkeit Gottes genießen, dann ist der Himmel auf der Erde. Das ist die Zukunft. Weißt du, in Zukunft wird das immer und dauerhaft sein. Aber schon jetzt, durch Glauben können wir etwas von dieser zukünftigen Welt ins Jetzt ziehen. Amen. Epheser 2, Vers 10 oder 2, Vers 8 heißt es, es ist aus Gnade durch Glauben, damit niemand sich rühme. Aber Glaube ist die Währung, die die zukünftige Realität ins Jetzt holt. Die entscheidende Frage ist, zu wie viel oder wie viel Glauben traut sich die Gemeinde Jesu. Amen. Ja, und es gibt große Unterschiede. Manche Gemeinden sagen, wir glauben, dass wir eines Tages erlöst sind, wenn wir Jesus empfangen haben und daran freuen wir uns. Und das ist ein Teil der Freude der zukünftigen Welt. Aber gleichzeitig sagen sie, nein, aber wir glauben nicht, dass Gott heute noch Kranke heilt. Das gehört nicht dazu. Also bleibt Heilung in der Zukunft. Amen. Alles, wofür du nicht bereit bist, deinen Glauben einzusetzen, bleibt in der Zukunft. Aber alles, was du bereit bist zu glauben, ziehst du ins Jetzt. Unser Glaube zieht die Zukunft ins Jetzt. Amen. Epheser 2, Vers 10 heißt es so, denn wir sind sein Meisterstück in Christus Jesus bereits geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das heißt, die guten Dinge der Herrlichkeit Gottes sind bereits für uns vorbereitet in dieser zukünftigen Welt Gottes. Aber in Christus können wir da eintreten. In Christus können wir in die Herrlichkeit Gottes für diese Welt eintreten. In Christus trittst du in deine himmlische Zukunft ein. Amen. In Christus trittst du in deine himmlische Berufung ein. In Christus trittst du ein in ein Kanalsein für die zukünftige Welt, für diese Welt. Amen. Du wirst zum Kanal. Durch Glauben wirst du zum Kanal. Ja, für Dinge, die diese Welt nicht für möglich hält, die diese Welt nicht sich vorstellen kann, die diese Welt abstreitet oder diese Welt einfach als irgendeinen fernen Traum sieht. Du bist ein Kanal dafür, damit diese Dinge ins Jetzt kommen. Für wie viel bist du bereit, ein Kanal zu sein? Das ist die entscheidende Frage. Amen. 1. Korinther 2, Vers 9 heißt es, was kein menschliches Auge gesehen hat, was kein menschliches Ohr gehört hat, was in kein menschliches Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Amen. Weißt du, manchmal sagen wir so, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, so nach dem Motto, nichts Genaues weiß man nicht, keine Ahnung, was es dann sein soll. Aber weißt du, er sagt, das hat Gott denen bereitet, also vorbereitet, die ihn lieben. Das heißt, durch Glauben, weißt du, durch Glauben kannst du nicht nur hineingreifen in die Zukunft und sie ins Jetzt holen, sondern durch Glauben kannst du auch sehen, ich sage jetzt bewusst sehen, als Schwabe muss man da aufpassen, du kannst durch Glauben bewusst sehen, was die Zukunft ist. Das, was menschliche Augen nicht sehen, ein menschliches Herz sich nicht trauen würde wahrzunehmen, ein menschliches Herz nicht wagen würde zu glauben, das kannst du sehen durch Glauben. Amen. 1. Korinther 2, Vers 14 dazu. Okay, da spricht Paulus über den natürlichen Menschen und über den geistlichen Menschen. Was bist du für ein Mensch? Kleine Frage. Hoffentlich sagst du ein geistlicher Mensch. Amen. Weil es heißt hier Vers 14, ein natürlicher Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich unterschieden wird. Amen. Es heißt, durch die neue Schöpfung hast du eine andere Ebene bekommen. Durch die neue Schöpfung bist du zu einer geistlichen Persönlichkeit geworden. anders als der natürliche Mensch. Und deswegen kann Paulus dann sagen in Vers 16, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn. Mit anderen Worten, wir haben den Denksinn von Jesus geschenkt bekommen. Und damit haben wir die Fähigkeit geschenkt bekommen, in die Zukunft zu sehen. Wir haben die Fähigkeit bekommen, die zukünftige Welt zu sehen, die zukünftigen Dinge, die Gott bereitet hat, zu sehen. Und weil wir sie sehen, können wir sie durch Glauben ins Jetzt holen. Und ich möchte dich heute Morgen darin aktivieren. Amen. Bist du dabei? Halleluja. Ich möchte dich darin aktivieren. Preist den Herrn. Halleluja. Durch, also diejenigen, die Gott lieben, sie werden erleben, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Wir lieben ihn. Und diese Liebe, sagt Galater 5, Vers 6, macht unseren Glauben wirksam. Amen. Das heißt, sie aktiviert unseren Glauben. Das heißt, wir können den Denksinn Christi in unserem Leben aktivieren. Und ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, dass dieser Traum, den Poli hatte, uns dazu anregen soll, ganz neu anregen soll, den Denksinn Christi im Hinblick auf unsere Zukunft zu aktivieren. Mit anderen Worten, ich glaube, dass Gott uns dadurch anregen will. Du kannst es auch so formulieren. Er möchte uns anregen dazu, dass wir ganz neu beginnen zu träumen mit Gott. Zu sehen mit Gott. Amen. Dinge zu ergreifen mit Gott. Halleluja. Und wenn ich den Traum richtig verstehe, dann heißt es auch, wir sollen dabei Acht geben, dass wir nicht zu klein denken. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, denke nicht zu klein. Halleluja. Also Jesaja 54, Vers 2 bis 3 heißt es, mache weit den Raum deines Zeltes und deine Zeltdecken spanne aus, spare nicht, mache deine Seile lang und deine Pflöcke stecke fest, denn du wirst dich nach rechts und links ausbreiten und deine Nachkommen werden die Nationen beerben und die verödeten Städte besiedeln. Mit anderen Worten, wo sieht Gott dich in 5 Jahren? Wo sieht Gott dich in 10 Jahren? Wo sieht Gott uns alle gemeinsam, Glory Life, Gemeinde, Bewegung? Wo sieht er uns in 15 Jahren? Wo sieht er uns? Er will, dass wir beginnen, unsere Augen zu erheben, ganz neu erheben. Weißt du, das Alte, das ist auch ein starker Vers, Jesaja 42, Vers 9, da heißt es, das Frühere, heißt es, siehe, es ist eingetroffen. Ja, so wie in dem Traum, das Frühere, es ist eingetroffen. Was wir vor 15 Jahren geträumt haben, für jetzt ist eingetroffen, aber jetzt heißt es, Neues verkündige ich. Bevor es aufsprost, lasse ich es euch hören. Mit anderen Worten, er will unsere geistlichen Sinne aktivieren, hören und sehen. Habakuk 2, Vers 1 heißt es, ich will Ausschau halten. Mit anderen Worten, ich will sehen. Ich will auf meinen Posten treten. Also so, das war so ein Wachposten, ja. Ich will auf meinen Posten treten, da wo ich weit schauen kann und will Ausschau halten nach dem, was er zu mir reden wird, sagt Habakuk. Ich will ausschalten, ich will sehen und ich will hören. Ich will wahrnehmen. Was hat Gott für die Zukunft geplant? Was hat Gott für dein Leben geplant? Was siehst du für die Zukunft? Wo siehst du dich in 1, 2, 5, 10, 15 Jahren, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt? Wo siehst du dich? Gott will das neu entfachen und er will dabei dir das Kleindenken wegreißen. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Und er will dabei dir auch das Schauen auf die Vergangenheit wegziehen. Weil er sagt, das Frühere ist eingetroffen, aber jetzt wirklich Neues. Amen. Jetzt erkennt ihr es. Amen. Bevor es aufsprost, lasse ich es euch hören. Mit anderen Worten, ich aktiviere euren geistlichen Sinn. Ich bewirke, dass ihr euch neu ausstreckt. Ich bewirke, dass ihr euch neu aufmacht. Hey, Glory Life, seid ihr bereit, euch neu aufzumachen, sodass du, wenn ich dich in 15 Jahren frage und sage, hey, hättest du dir das vorstellen können? Dann hättest du gesagt, okay, das hatte ich vielleicht in meinen kühnsten Träumen mit Gott, in meinem Traumbuch hatte ich es stehen, aber wirklich vorstellen konnte ich es mir eigentlich nicht. Amen, aber es stand da drin. So ist es mit manchen Träumen. Weißt du, du schreibst etwas in dein Traumbuch. Ich empfehle jedem von euch, ein Traumbuch zu führen. Ich empfehle euch auch hier diese beiden Lehrserien, wo es noch ausführlich über das Thema Träumen mit Leidenschaft geht. Entfache den göttlichen Traum in dir. Ich empfehle euch das in dieser Zeit. Das ist wirklich für diese Zeit ganz neu, wirklich den Traum Gottes oder die Träume Gottes in dir zu aktivieren. Auch für uns als ganze Gemeinde, als ganze Bewegung. Lasst uns wirklich träumen mit Gott. Lasst uns das anfachen. Lasst uns da wirklich hineinschauen. Was hat Gott geplant in 5 Jahren? Was hat Gott geplant in 10 Jahren? Und weißt du, wenn es dann kommt, wirst du immer noch staunen. Amen. Ich weiß noch, als ich 2014 in mein Traumbuch reingeschrieben habe, unter anderem, unter vielen anderen Dingen habe ich reingeschrieben, bis in 5 Jahren möchte ich einmal in der Fernsehsendung It's Supernatural von Sid Roth aufgetreten sein. Und als dann der Sid Roth mich im Sommer 2019 anrief und sagte, ob ich nicht in seine Sendung kommen will, ich weiß nicht, wie viele von euch kennen It's Supernatural, Sid Roth, ja, das ist die in Amerika am meisten gesehene christliche Fernsehsendung, wo es um übernatürliche Dinge geht. Und als er mich dann anrief im Sommer 2019 und fragte, ob ich in seine Sendung kommen will, da war ich auf der einen Seite überrascht, aber auch wieder nicht überrascht. Überrascht war ich insofern, als ich vom Natürlichen her keine Möglichkeit gesehen hätte, wie das passieren sollte. Weil ich hatte keine Beziehung zu ihm oder zu irgendjemand da in seinem unmittelbaren Umfeld. Es gab da keine Connection im Natürlichen. Es gab nichts, wo du irgendwie im Natürlichen hättest sagen können, so wird es gehen, so wird es passieren. Du konntest nicht den Weg dahin sehen. Aber es stand in meinem Traumbuch bis in 5 Jahren. Und es war dann, 5 Jahre war, ich hatte es im Herbst 2014 aufgeschrieben, also 5 Jahre waren im Herbst 2019 zu Ende. Bis in 5 Jahren will ich in dieser Sendung gewesen sein. Und als mich dann der Sid Roth im zweiten Telefonat fragte und sagte, bist du eigentlich überrascht, dass wir dich kontaktiert haben wegen der Sendung? Dann habe ich zu ihm gesagt, nein, eigentlich nicht wirklich, sondern eher wäre es so, wenn du jetzt nicht angerufen hättest, hätte ich gedacht, dass du zu spät dran bist. Weil tatsächlich fand die Sendung wirklich dann im Oktober 2019 war die erste Aufzeichnung, die zweite war im November, genau, Oktober 2019. Preis den Herrn. Amen. Weißt du, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was in kein menschliches Herz gekommen ist, kommt in dein Herz, du notierst es, du schreibst es auf, du bewegst es und plötzlich wird es Realität. Und dann staunst du immer noch und dann sagst du, dann sage ich zum Tobi, hey, hast du dir gedacht, dass ich 2019 in die Fernsehsendung Sid Roth kommen würde? Dann sagt er, nee. Und dann sage ich, ja, also vom Natürlichen hätte ich es auch nicht gedacht. Steht zwar in meinem Traumbuch, aber preist den Herrn. Amen. Stell dir das vor, wie du in 5 Jahren deinen Freund oder deine Freundin fragst, hättest du dir das vorstellen können? Oder in 10 Jahren? Weißt du, auf die Zeitspanne ist gar nicht so entscheidend. Es geht um die Zukunft. Amen. Aber lass uns groß denken, auch, weißt du, in einem längeren Zeitraum. Ich meine, du sagst, ja, ich glaube eh, Jesus kommt nächstes Jahr wieder. Okay, schön. Dann lass uns jetzt für 15 Jahre planen und wenn er in einem Jahr wiederkommt, umso besser. Amen. Umso besser. Halleluja. Ja, ist doch super. Dann findet er uns bei der Arbeit. Aber wenn du jetzt sagst, ja, Herr, du kommst eh in einem Jahr wieder, dann sagst du, ja, da muss ich ja jetzt nichts mehr machen. Dann kann ich ja jetzt einfach, was weiß ich, durch mein Haus in Ordnung bringen und mach nochmal eine Weltreise ein Jahr lang und dann kommst du eh wieder. Ja? Ja, aber das ist nicht der Plan Gottes, Amen, sondern er möchte, dass er uns findet, während wir dabei sind, voranzugehen. Amen, er möchte uns voranführen. Halleluja, Habakuk 2, Vers 2 heißt es, schreib das Gesicht auf, also schreib den Traum auf, schreib diese Dinge auf, deswegen das Traumbuch, ja, ich empfehle dir das wirklich, unterschiedliche Kategorien, wo du aufschreibst, da will ich in meinem geistlichen Dienst sein, das will ich sehen in meinem Umfeld, das will ich sehen für mein Land, das will ich sehen für mein Glory House, das will ich sehen, wo auch immer du gesetzt bist, das will ich sehen in meiner Familie, das will ich sehen in meiner Arbeit, in meinem Arbeitsleben. Das will ich sehen in meinen Finanzen, wo auch immer. Du einfach Ziele, setze Ziele mit Gott, träume mit Gott und du hast etwas, worauf du zugehen kannst. Du brauchst etwas, worauf du zugehen kannst. Ja, wir sind, sein Meisterstück habe ich gelesen, in Christus Jesus zu guten Werken geschaffen, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das heißt, darauf zugehen. Ja, traumlose Christen sind gar nicht wirklich in Christus unterwegs. Verstehst du? Die sind zwar vielleicht positionell in Christus, aber sie sind nicht unterwegs mit Christus. Weißt du, da gibt's Dinge, die hat Gott geplant. Du sagst jetzt, ja gut, aber ich bin schon 78, was kann ich da jetzt noch viel erwarten? Ja, Vielleicht lebst du noch 20 Jahre. Amen. Dann gehörst du auch zu denen, die in 15 Jahren staunen und sagen, hättest du dir das vorstellen können? Hoffentlich. Amen. Halleluja. Weißt du, Gott hat immer noch was vor. Weißt du, in dem Moment, deswegen sagt die Bibel, ohne Vision geht ein Volk zugrunde. In dem Moment, wo du keine Vision mehr hast, geht dein Leben zu Ende. Ja, verstehst du, du kannst es selber festlegen. Amen. Wie von euch glauben, dass tatsächlich die Frage, wie lange du lebst, nicht einfach nur souverän im Himmel entschieden wird? Also das ist so landläufiges Denken, dass man sagt, ja, wenn Gott will, dann sterbe ich dann. Weißt du, die Sache ist die, Gott hat einen Plan für dein Leben und du kannst in diesem Plan leben oder du kannst in diesem Plan nicht leben. Und das Maß, wie du in diesem Plan lebst, bestimmt auch sicherlich darüber, wann du gehst. Amen. Ich sage immer so, solange ich etwas zu tun habe hier auf der Welt für Gott, solange mein Auftrag nicht erfüllt ist, kann ich gar nicht gehen. Also da kann mich gar kein Teufel umbringen. Amen. Solange ich einen Auftrag habe, kann kein Teufel mich umbringen, weil Gott ist in dem Auftrag. Gott ist mit mir in dem Auftrag. Amen. Und solange ich in dem Auftrag vorangehe, kann mich keiner umbringen. Halleluja. Ist das nicht gut? Aber wenn Gott morgen sagt, hey Georg, dein Auftrag ist erfüllt, dann bin ich auch happy. Aber dann werde ich es wissen. Amen. Halleluja. Also, schreib das Gesicht auf und zwar deutlich auf die Tafel, damit man es geläufig lesen kann. Mit anderen Worten, bewege es vor deinem Innersten. Geh darauf zu. Greife immer wieder im Glauben in die Zukunft hinein. Wenn ich in meinem Traumbuch lese, wenn das jetzt mein Traumbuch wäre, dann lese ich in meinem Traumbuch und während ich darüber meditiere und darüber bete und diese Dinge in Existenz rufe, greife ich in die Zukunft hinein. Weißt du, du kannst durch Glauben in die Zukunft hineingreifen. Du kannst durch Glauben auch Zeiten und Zeitpunkte verändern, was die Zukunft angeht. Ich gebe dir ein Beispiel. Maria, die Mutter Jesu. Jesus in Kana. Maria sagte, sie haben keinen Wein mehr. Jesus sagte, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Mit anderen Worten, es ist noch nicht die Zeit für Wunder. Das hat er gesagt, weil das hatte sie von ihm erwartet, dass er ein Wunder tut. Er hat gesagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Was hat Maria gesagt? Sie hat zu den Dienern gesagt, was er euch sagt, das tut. Mit anderen Worten, sie hat erwartet, dass Jesus ein Wunder tut. Und auch durch die Tatsache, dass Jesus gesagt hat, meine Zeit ist noch nicht gekommen, hat sich Maria überhaupt nicht beeindrucken lassen. Es hat sich gar nicht interessiert. Es war wie wenn Jesus es gar nicht gesagt hätte. Also das ist Glaube. Glaube nimmt Nein nicht als Antwort an. Und was ist passiert? Im nächsten Moment siehst du in der Bibel, derselbe Jesus, der gerade noch gesagt hat, meine Zeit für Wunder ist noch nicht gekommen, hat ein gewaltiges Wunder getan bei der Hochzeit in Kana, von dem in der ganzen Region die Rede war und sein Dienst hat begonnen. Man kann eigentlich sagen, seine Mutter hat ihm eigentlich den Kaltstart für den Dienst gegeben. Amen. Ja, wir wissen ja nicht, wenn sie das nicht gemacht hätte, vielleicht hätte er noch 2 Jahre gewartet. Das ist interessant. Durch Glauben kannst du in die Zukunft hineingreifen. Wie viel willst du aus der Zukunft im Jetzt haben? Durch Glauben kannst du jede Barriere, weißt du, wo eben Jesus hat gesagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen, vielleicht ist in deinem Leben so, die Umstände sagen, die Zeit ist noch nicht gekommen. Ja, die Situation schreit dich an und sagt, na, das kann nicht funktionieren. Wie soll das gehen? Ja, kein Geld da, kein was weiß ich, keine Connection. Ich habe gar nicht die Verbindung. Wie soll das gehen, Herr? Das ist der Traum, aber wie soll das gehen? Glaube nur. Amen. Glaube nur. An einer anderen Stelle hat Jesus, als sie ihm gesagt haben, hey, deine Tochter ist schon gestorben, dem Synagogenvorsteher, wo dir eigentlich geheilt werden sollte, bemühe den Lehrer nicht mehr länger, hat Jesus das Wort des Synagogenvorstehers oder das Wort dieser Leute überhört. Ja, hat einfach nicht drauf gehört. Er hat es einfach, diese Unmöglichkeit hat er einfach überhört und hat gesagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Amen. Dem Glaubenden ist wie viel möglich? So manches. Ab und zu mal etwas. Hallo? Ja, du darfst es ruhig überschreien. Amen, ja. Alles möglich. Amen. Dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Also mit anderen Worten, dies ist der Sieg, der alles, was sich uns entgegenstellen könnte, überwunden hat. Im Voraus bereits überwunden. Es ist vollbracht, es ist geschehen. Jedes Hindernis auf dem Weg in deinen göttlichen Traum hinein, in deine Bestimmung hinein, in deine Berufung hinein, ist bereits besiegt. Jedes Hindernis dafür, dass die zukünftige Herrlichkeit in diese Zeit hineinkommt, ist bereits besiegt in Christus. Es ist vollbracht. Amen. Halleluja. Und jetzt sage ich dir noch was. Das kommt noch on top. Wir leben zusätzlich noch in einer Zeit der Beschleunigung. Sag mal Beschleunigung. Wir leben in Beschleunigung. Weißt du, selbst in der Welt sagen viele Leute, wow, so wie sich die Dinge beschleunigen die letzten Jahrzehnte, und sie sprechen dann von, was weiß ich, technologische Revolution und was weiß ich, Smartphone, Daten, Banken und was weiß ich was alles. Sagen, so wie sich die Dinge in den letzten 100 Jahren beschleunigt haben, einfach auch auf der Welt, das ist absolut krass, und sie haben recht. Aber ich sag dir was, die Wurzel ist eigentlich im Geist. Weil wenn du dir die geistliche Geschichte der letzten 100 Jahre anschaust, dieser Welt, dann siehst du eine gewaltige Beschleunigung. Noch vor gut 100 Jahren war es so, dass ein Großteil dieser Welt, ein Großteil der Nationen dieser Welt noch gar nicht vom Evangelium erreicht war. Ganz viele Länder, vor allen Dingen Europa und Amerika, waren evangelisiert und sonst praktisch fast noch nichts. Und die letzten 150 Jahre von mir aus, ist egal, wie du es jetzt rechnen willst. Aber wenn du siehst, eine absolute Beschleunigung der Zahlen der Bekehrung weltweit. Heute haben wir hunderte Millionen von wiedergeborenen, geisterfüllten Christen. Es passieren so viel Wunder durch den Leib Christi auf der Welt wie nie zuvor. Vor 150 Jahren hat der größte Teil des Leibes Christi überhaupt nicht geglaubt, dass Gott heute noch Wunder tut. Da gab es mal hier ein Blumhardt, gab es mal hier in der Region, der mal durchgebrochen ist in Heilung und Befreiung. Aber sonst, da war nichts, weißt du, auf der ganzen Welt nicht. Und jetzt die letzten 100 Jahre, auch seit der Azusa Street Erweckung und so weiter, die Geistesgaben, die Zeichen und Wunder, Evangelisation, Weltmission auf einem völlig neuen Niveau. Jede Nation der Welt hat inzwischen das Evangelium gehört, vielleicht noch nicht jede Volksgruppe, jede einzelne Volksgruppe, aber in jedem Land der Welt gibt es bereits ein Zeugnis des Evangeliums. Evangeliums. Wenn das nicht Beschleunigung ist, weißt du, das Wort Gottes sagt, dieses Evangelium muss verkündet werden allen Nationen, und dann wird das Ende kommen. Das heißt mit anderen Worten, das Kommen des Endes beschleunigt sich. Das Kommen, und das bedeutet das Kommen der zukünftigen neuen Schöpfung ins Jetzt dieser Zeit beschleunigt sich. Amen. Darf ich dir dazu auch noch eine Bibelstelle vorlesen, damit du es auch schriftlich hast? Offenbarung 10, 1 bis 7. Und ich lese die deutsche Übersetzung der Passion Translation. Ja, Passion Translation ist super, gute, moderne Übersetzung im Englischen. Und ich lese es auf Deutsch. Da heißt es, dann sah ich einen anderen, sehr mächtigen Boten aus dem Himmel kommen, der in eine Wolke gehüllt war. Über seinem Haupt war ein Heiligenschein wie ein Regenbogen. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Beine waren wie Feuersäulen. Das ist ein Engel, ja. Er hielt eine aufgeschlagene Schriftrolle in seiner Hand. Er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer und seinen linken Fuß auf das Land. So gewaltig war der Engel. Und stieß einen gewaltigen Laut aus, wie das Brüllen eines Löwen. Und als er schrie, antworteten ihm die sieben Donner, indem sie ihre Botschaften ausstießen. Ich wollte gerade die Botschaften der sieben Donner aufschreiben, aber ich hörte eine himmlische Stimme zu mir sagen, schreibe kein Wort, sondern versiegle, was die sieben Donner geredet haben. Da erhob der mächtige Engel, den ich mit einem Fuß auf dem Meer und mit dem anderen auf dem Land sah, seine rechte Hand zum Himmel und schwor bei dem, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, dem Schöpfer des Himmels und der Erde und des Meeres und alles dessen, was darin ist. Und er schwor und sagte, keine Verzögerung mehr. Denn an dem Tag, wenn der siebte Engel seine Posaune bläst, wird das Geheimnis Gottes erfüllt werden, wie er es seinen Knechten, den Propheten, angekündigt hat. Was ist das Geheimnis Gottes, das er seinen Knechten, den Propheten, angekündigt hat? Paulus schreibt immer wieder von dem Geheimnis, das ihm anvertraut ist. Es ist das Geheimnis des Evangeliums. Amen. Mit anderen Worten, das, was hier steht, das Geheimnis der Erlösung, ist durch das Kommen von Jesus im Himmel bereits erfüllt. Offenbarung 12, Vers 10 heißt es, nun ist das Heil und die Kraft und die Macht und das Reich und seines Christus gekommen und hinabgeworfen ist der Verkläger der Brüder, aus dem Himmel rausgeworfen. Das heißt, das Geheimnis des Evangeliums ist im Himmel erfüllt durch das Erlösungswerk von Jesus. Und jetzt kommt's. Das Geheimnis des Evangeliums wird auf dieser Erde erfüllt durch die Verkündigung des Evangeliums. Amen. Epheser 3, Vers 10 heißt es, dass den Mächten und Gewalten in der unsichtbaren Welt die mannigfaltige Weisheit Gottes kundgetan wird durch die Verkündigung des Evangeliums. Das heißt, die Verkündigung des Evangeliums bringt die Erfüllung des Geheimnisses Gottes hier auf dieser Erde. Also kannst du sehen, wir leben in einer Zeit massiv beschleunigter Erfüllung des Geheimnisses der Erlösung hier auf dieser Erde. Kannst du sehen? Ich habe es gerade gesagt, allein die letzten 100 Jahre. In den letzten 100 Jahren sind so viele Menschen zu Jesus gekommen, wie die ganzen 1900 Jahre davor zusammengenommen nicht. Amen. Es ist Beschleunigung, die Erfüllung des Geheimnisses Gottes. Und jetzt sagt er, genau wenn das geschieht, also wenn sich das Geheimnis Gottes zu erfüllen beginnt hier auf der Erde, dann gilt vom Himmel her keine Verzögerung mehr. Was heißt keine Verzögerung mehr? Heißt mit anderen Worten Beschleunigung. Amen. Die Dinge beschleunigen sich im Geist. Wir leben in Zeiten der Beschleunigung. Sag mal, keine Verzögerung mehr, sondern Beschleunigung. Ich gebe dir noch eine Bibelstelle zur Beschleunigung aus dem Propheten Amos. Noch im Alten Bund hat er das vorausgesehen auf diese Zeit. Ja? Amos 9, Vers 13. Ist übrigens interessant, in Vers 11 beginnt es da und da heißt es, an jenem Tag richte ich die verfallene Hütte Davids auf, ihre Risse vermaure ich. Ja? Also das ist auf die Zukunft gesprochen. Wovon spricht er? Das ist auch eine sehr interessante Sache. Was hat David gemacht? David hat mitten im Alten Bund, der war ja ein mitten im Alten Bund, ja, 1000 vor Christus etwa hat er gelebt. Ja. Mitten im Alten Bund hat David einen Lobpreis aufgerichtet in der Stiftshütte in Jerusalem, wo einfach alle, die er eingesetzt hat, einfach ins Heiligtum gehen konnten und den Herrn anbeten konnten. Völlig frei. Wir sagen heute, das ist ja normal, machen wir jeden Sonntag. Aber damals im Alten Bund, das musst du verstehen, das war per Gesetz verboten. Das Gesetz des Alten Bundes verbietet das. Gemäß dem Gesetz des Alten Bundes dürfen nur die Priester überhaupt ins Heiligtum und nur der hohe Priester einmal im Jahr ins Allerheiligste rein. Da war nichts mit, das Volk betet den Herrn an im Heiligtum. David hat einfach, und das wird in der Bibel die Hütte Davids genannt, er hat einfach gesagt, hey, kommt her, wir preisen den Herrn vor dem Altar, wir preisen den Herrn direkt im Heiligtum. Und jetzt denkst du, ja, da hat er gegen das Gesetz verstoßen, warum ist er nicht tot umgefallen? Was ist die Antwort? Ich sag's dir. Durch Glauben und durch die Sicht des Glaubens hat David in ein zukünftiges Zeitalter hineingegriffen und hat es in das Jetzt seiner Zeit geholt. Er hat mit anderen Worten einen Teil des neuen Bundes in den alten Bund reingeholt. Das Gesetz galt ansonsten immer noch in Israel. Aber was den Lobpreis angeht, hat er einen Teil des neuen Bundes in den alten Bund reingeholt. Kannst du sehen? Durch Glauben kannst du Dinge, das ist die Unterstreichung meiner Predigt, durch Glauben kannst du Dinge aus einem zukünftigen Zeitalter in das jetzige Zeitalter holen. David hat durch Glauben aus dem Zeitalter des neuen Bundes den Lobpreis in den alten Bund geholt. Wir sind jetzt bereits im neuen Bund. Was können wir tun? Wir können durch Glauben die zukünftige Herrlichkeit der neuen Schöpfung ins Jetzt holen. Amen. Wie im Himmel, so auf Erden. Halleluja. Hast du es? Preist den Herrn. Okay, ich glaube, jetzt ist reingefallen. Halleluja. So, und jetzt in diesem gleichen, genau diesem Zusammenhang, als Amos prophezeit, dass das sozusagen erfüllt werden wird, dieser Lobpreis wieder aufgerichtet werden wird von David in diesem Zeitalter des neuen Bundes, denn davon spricht er natürlich prophetisch. In gleich genau diesem Zusammenhang sagt er in Vers 13, er sagt, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da rückt der Pflüger nahe an den Schnitter heran und der Traubentreter an den Sämann und die Berge triefen von Most und alle Hügel zerfließen. Jetzt muss man sich ein bisschen mit der Landwirtschaft in Israel auskennen, um das genau einordnen zu können. Ich habe es mal nachgeschlagen. Der Pflüger ist der, der den Boden pflügt. Und der pflügt normalerweise in Israel, also ist ja ein anderes Klima als bei uns. Er pflügt normalerweise im November. Und der Schnitter ist derjenige, der sozusagen die Ernte schneidet. Und er schneidet im April. So, und jetzt sagt Amos, der Pflüger, der im November ist, rückt nahe an den Schnitter heran im April. Was bedeutet das? Die Zeit zwischen November und April verkürzt sich. Was bedeutet das? Beschleunigung der Dinge. Amen. Und der Traubentreter tritt nahe an den Sämann. Der Traubentreter, das ist derjenige, der nach der Ernte die Trauben in der Kälte tritt, damit Wein draus wird. Ja, damals noch mit bloßen Füßen haben sie das gemacht. Ja? Amen. Da war ein bisschen Käsegeschmack mit drin dann im Wein. Das war besonders lecker. So. Und dieser Traubentreter trat die Trauben im September und der Sämann säte den neuen Samen natürlich dann wieder aus im November, nämlich direkt nach dem Pflüger. Also der September rückt an den November. Es beschleunigt sich. Beschleunigung, sag mal Beschleunigung. Zeitverkürzung. Die Zeit wird verkürzt, keine Verzögerung mehr. Zeitverkürzung. Ja, jetzt pass auf. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Du kannst diesen Vers auch übersetzen, so machen es viele englische Übersetzungen, du kannst es auch folgendermaßen übersetzen sogar. Siehe Tage kommen, spricht der Herr, da überholt der Pflüger den Schnitter und der Traubentreter den Sämann. Ist der Hammer. Das heißt, es wird geerntet, bevor gesät wurde. Amen. Gott kann sogar rückwirkend, übernatürlich in deinem Leben Gutes bewirken, Segen reinpflanzen, sogar noch rückwirkend. Jetzt bist du völlig im Verstand durcheinander. Amen. Aber das ist so. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben das konkret erlebt, solche Dinge. Vor einigen Jahren habe ich für eine Frau gebetet, eine junge Frau, die verheiratet war. Und sie haben seit Jahren versucht, ein Kind zu bekommen. Und sie kam zu mir und sagte, weil damals auch schon einige Frauen, die unfruchtbar waren, haben Kinder bekommen, nachdem ich für sie gebetet hatte oder auch nachdem Irina für sie gebetet hatte. Und dann kam sie und sagte, kannst du da für mich beten? Und ich betete für sie und ich setzte frei, dass sie schwanger wird. 2 Wochen später schreibt sie mir und sagt, ich habe den Bericht vom Arzt, ich bin 2 Wochen, bevor du gebetet hast, schwanger geworden. Amen. Halleluja. Also das ist Überholen. Weißt du, ich habe das Saatkorn des Glaubens gesät, aber Gott hat das Saatkorn noch überholt mit dem Segen. Es war medizinisch eigentlich nicht möglich, dass sie Kinder kriegt. Also es muss was mit dem Gebet zu tun gehabt haben. Aber Gott hat es überholt. In anderen Fällen hatten wir den Fall, da hat jemand für Finanzen geglaubt während dem Wunderwochenende. Und wir haben da entsprechendes freigesetzt, dass Gott übernatürliche Überweisung gibt und so weiter. Sie hat sich im Glauben damit verbunden. Am Montag schaut sie auf ihr Konto und stellt fest, dass sie am Freitag eine übernatürliche Überweisung bekommen hat. Also bereits vor dem Gebet. Der Traubentreter überholt den Sämann. Amen. Bei Gott ist alles möglich. Er kann Dinge so beschleunigen, dass du nur so mit den Ohren schlackerst. Amen. Bist du da dabei? Ja, ich meine, wer nicht? Ja? Halleluja. Glory. Vor einigen Jahren, es war 2017, das weiß ich noch, da war mein erstes Buch, Reise in die Herrlichkeit, gerade frisch auf Englisch übersetzt. Und im Sommer 2017 war ich eingeladen auf einer Konferenz in Amerika, um da zu predigen. Und da habe ich dann natürlich diese englischen Bücher mitgenommen oder da hinschicken lassen, besser gesagt, und dann dort verkauft auf dieser Konferenz. Und in den Wochen davor habe ich zweimal so zu Irina gesagt, und es war schon mit Glauben verbunden, aber es war kein Gebet, verstehst du? Ich habe es einfach nur ausgesprochen. Wie von euch wissen, dass unsere Worte Macht haben? Ja, Hiob 22, 28 heißt es, dekretierst du eine Sache, so wird sie zustande kommen und über deinen Wegen leuchtet Licht auf. Und dann habe ich zu Irina gesagt und habe das so wie so, ja, einfach so ausgesprochen, habe gesagt, ich wünsche mir, dass mein Buch Reise in die Herrlichkeit, dass die nächste Sprache, in die dieses Buch übersetzt wird, Chinesisch ist. Das war einfach so in meinem Herzen. Ich wollte, dass nachdem es auf Englisch übersetzt war, wollte ich, dass es auf Chinesisch übersetzt wird. du sagst jetzt, ja, das macht ja gar keinen Sinn oder so, aber für mich hat es perfekten Sinn gemacht. Ich dachte, ja, als nächstes soll es auf Chinesisch übersetzt werden. Und ich sagte, es gab keine Möglichkeit irgendwie, wie das zustande kommen konnte. Ich kannte keinen chinesischen Übersetzer, der Bücher von Deutsch oder von Englisch ins Chinesische übersetzt. Ich wusste nicht, wie das passieren sollte. Ich habe es einfach nur gesagt und dachte, okay, das wird irgendwie wird schon passieren. Habe mir keine weiteren Gedanken gemacht. Ein paar Wochen später reise ich nach Amerika, gehe auf diese Konferenz, predige auf dieser Konferenz. Vorne in der ersten Reihe sitzt eine chinesische Hauskirchenleiterin, die damals noch aus China rauskommen konnte, um eine Konferenz in Amerika besuchen konnte. Ja, sie war nicht auf dieser Konferenz wegen mir, mich kannte sie gar nicht, ja, sondern sie war wegen einem anderen Sprecher, den sie schon mal im Fernsehen gesehen hatte, der auch da mit mir sprach und war deswegen da. Ich hatte ein prophetisches Wort für sie, während sie da saß. Und in der Pause geht sie raus zum Bücherstand, holt sich mein englisches Buch, kommt zu mir zurück und sagt, Pastor Georg, ich möchte gerne dein Buch auf Chinesisch übersetzen. Ich war ehrlich gesagt erst mal kurz skeptisch, weil manchmal gibt es Leute, die sagen, ja, ich übersetze dein Buch, aber sie haben noch nie ein Buch übersetzt und ich will nicht, dass Bücher schlecht übersetzt werden, das mag ich nicht. Ich mag auch keine englischen Übersetzungen im Deutschen, die schlecht sind. Deswegen, ich will, dass es gut übersetzt ist. Also habe ich sie gefragt und habe gesagt, kannst du das überhaupt? Dann hat sie gesagt, du, ich habe schon so viele englische Bücher auf Chinesisch übersetzt und ich glaube, dein Buch, die chinesische Hausgemeinden, die brauchen dieses Buch. Dann habe ich gesagt, ja gut, und wann willst du das machen? Und ich dachte, okay, also 355 Seiten im Deutschen, also ist mein dickstes Buch. Dachte ich, okay, da wird sie schon eine Weile brauchen. Dann sagt sie, du, wir machen das so, ich bin jetzt im August, das war im Juli, bin ich 4 Wochen bei meiner Freundin in Florida, da habe ich Zeit und in den 4 Wochen werde ich dein Buch übersetzen. Dann habe ich gedacht, okay, gut. Jetzt viel falsch machen kann ich ja nicht. Ich habe es nicht wirklich geglaubt, dass sie das in der Zeit schafft, aber ich habe gesagt, dann mach. Ja. Und Ende August bekam ich eine Mail von dieser Frau und sie sagte zu mir, bevor ich angefangen habe, dein Buch zu übersetzen, hat Gott zu mir gesprochen und gesagt, wenn du dieses Buch übersetzt haben wirst, weil sie hatte den Plan, nachdem sie in Florida war, hatte sie den Plan, nach Indien zu gehen, um dort zu missionieren. Und sie hatte aber kein Flugticket und kein Geld. Und Gott hat zu ihr gesagt, wenn du das Buch von Pastor Georg übersetzt haben wirst, dann werde ich dir das Geld für das Flugticket schicken. Und sie hat tatsächlich dieses Buch in 4 Wochen übersetzt. Und sie hat es gut übersetzt. Es haben mehrere Chinesen bestätigt, dass es wirklich gut übersetzt ist. Sie hat es in 4 Wochen übersetzt. Und an dem Tag, wo sie das Buch übersetzt hatte, mittags war sie fertig, nachmittags hat jemand ihr das komplette Geld für das Flugticket nach Indien geschickt. Amen. Und am nächsten Tag, als sie abgeflogen ist, kurz nachdem sie abgeflogen ist, kam ein Hurricane über das Gebiet, wo in dem sie vorher gewesen war. Den hat sie dann gerade verpasst. Das heißt, Gottes Zeitpunkte waren perfekt. Amen. Sag mal Beschleunigung. Amen. Das ist Beschleunigung. Halleluja. Beschleunigung in deinem Leben. Beschleunigung in unserem Leben. Weißt du, ich glaube, dass im Geist in dieser Zeit, ich nenne es mal so, ein Portal der Beschleunigung geöffnet ist im Geist, durch das wir nur durchgehen brauchen. Das glaube ich. Wie viele von euch erinnern sich noch dran? Vielleicht nicht viele von euch, die waren da nicht dabei, aber es ist schon 13 Jahre her, damals, das war noch in Kirchentellensfurt, als ich das erste Mal darüber gesprochen habe, dass wir im Geist Autorität haben über auch Zeit und dass Gott beschleunigt und dass Gott einfach im Raum der Zeit Dinge bewirkt. Das allererste Mal, da begann die Uhr hinten an der Wand, die da war, zu sausen, wie verrückt zu sausen. Jemand hat es auch auf Handy aufgenommen. Ich habe irgendwo noch den Film. Ja, stimmt, Doro hat es auf Handy aufgenommen. Stimmt, du warst damals. Ich habe es noch, den Film. Wie die Uhr saust. 10 Minuten lang sauste die Uhr, wie verrückt. Und es war eine Funkuhr, die immer ihre Zeit aus Frankfurt bekommt. Und die Batterie war auch nicht leer oder so, sondern sie sauste 10 Minuten lang. Und nach 10 Minuten ging sie wieder normal. 4 Wochen später, und in der Zeit, und ich muss mal dazu sagen, in der Zeit haben wir für Kranke gebetet und viele Wunder sind passiert, genau während die Uhr gesaust hat. Und als der letzte Kranke sich wieder am Platz gesetzt hatte, stand die Uhr wieder auf der richtigen Zeit und lief dann wieder normal. 4 Wochen später, die Uhr lief weiter normal. 4 Wochen später habe ich nochmal eine Botschaft über dasselbe Thema, ein bisschen weitergehen, ein bisschen tiefer gehen, gepredigt, wieder im Herrlichkeits- und Wundergottes, sind es 12 Uhr mittags, wieder um die gleiche Zeit etwa, begann die Uhr wieder zu sausen. Jetzt haben wir übrigens auch 12 Uhr. Wo ist denn der? Wieder begann die Uhr zu sausen, wie verrückt. Und interessant ist übrigens, in den darauffolgenden Monaten, sogar noch Jahren, ich glaube 2-3 Jahre lang, hat sich dieses Wunder, dieses Urwunder, ich nenne es das Urwunder, ich schreibe darüber in meinem ersten Buch, hat sich multipliziert an ganz vielen Orten, bis dazu hin, dass Leute bezeugt haben, dass der Wecker in ihrem in ihrem Schlafzimmer angefangen hat zu sausen und dann stehen geblieben ist und so weiter, ja. Beim zweiten Mal war es so, die Uhr sauste, jetzt passt gut auf, die Uhr sauste 10 Minuten lang und nach 10 Minuten ging die Uhr wieder normal, aber sie ging genau 4 Stunden vor. Und ab da ging sie 4 Stunden vor. Und es hat sich auch nicht verändert. Es hat sich erst verändert, als wir dann Tage später gesagt haben, jetzt machen wir mal die Batterie raus und wieder rein, weil wir brauchen wieder die richtige Zeit. Aber als ich nachmittags, und das war für mich die Offenbarung, als ich nachmittags nach diesem Gottesdienst war ich noch da und habe für Leute gebetet und so weiter, und es war dann 3 Uhr nachmittags, als ich so für die Letzten gebetet habe, und ich schaue so hinten auf die Uhr im Gottesdienstraum und ich sehe natürlich, die Uhr zeigte 19 Uhr an, also 7 Uhr abends, genau 4 Stunden vor. Und in dem Moment, wo ich diese Zeit sah, war etwas in mir, was sagte, das ist die wahre Zeit. Das ist die Zeit der Gemeinde. Die Gemeinde Jesu ist ihrer Zeit voraus. Amen. Die Gemeinde Jesu lebt aus der Zukunft in diese Zeit hinein. Die Gemeinde Jesu lebt aus der Zukunft für diese Welt in diese Zeit hinein. Was für die Welt die Zukunft ist, ist für die Gemeinde Jesu jetzt. Amen. Und ich habe dann ein bisschen studiert auch weiter, was das bedeutet, dieses Zeichen des Urwunders. Du kannst es nachlesen in meinem ersten Buch, Reise in die Herrlichkeit, habe ich darüber geschrieben. Und unter anderem bedeutet die Zahl 4 oder die Zahl 4 bedeutet unter anderem ein Portal, ein geöffnetes Portal. Das steht für 4 Punkte, das ist ein Portal, ja, ein Fenster. Ja. Und Gott, ich glaube, Gott wollte uns verschiedene Sachen zeigen. Zum einen wollte er uns zeigen, eben die Gemeinde Jesu ist ihrer Zeit voraus. Zum anderen wollte er uns zeigen, dass er der Herr über die Materie ist und dass sein Wort die Materie bestimmt. Ja, ich predige das Wort, die Materie reagiert. Ich glaube, dass die Uhr gesaust ist, weil er zeigen wollte, hey, ich bin in Kontrolle über der Zeit. Diese Zeit dieser Welt bedeutet für mich überhaupt nichts, weil ich bin in der Ewigkeit. Amen. Und das vierte, was dieses Wunder bedeutete, war, ein Portal der Beschleunigung ist geöffnet im Geist. Amen. Ein Portal für die Zukunft ist geöffnet. Und ihr Lieben, wir brauchen eigentlich nur das eine tun, im Glauben durch dieses Portal gehen. Und dann werden wir sehen, im Geist sehen, wenn wir uns ausrichten auf Gott, wenn wir mit Gott träumen, wenn wir mit dem Heiligen Geist träumen, dann werden wir sehen, was er für die Zukunft geplant hat. Wir werden Ausschau halten und wir werden sehen. Und wir werden uns wundern. Manche Dinge werden wirklich beschleunigt passieren. Damals mit diesem chinesischen Buch, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass es so schnell passiert. Ich habe auch nicht in mein Traumbuch reingeschrieben, das muss in 2 Monaten passieren. Ich habe einfach nur reingeschrieben, Buch auf Chinesisch. Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt reingeschrieben habe. Ich glaube, ich habe es nur gesagt. Ja? Weißt du, du bist überrascht, wie Gott Dinge beschleunigt. Ja? Andere Dinge passieren tatsächlich genau in dem Zeitrahmen, den du siehst. Das kann auch sein, so wie bei der Fernsehsendung. Ja? Aber egal wie, im Geist greifst du hinein in die Zukunft, du siehst in die Zukunft, du machst deine Zeltpflöcke weit, du sagst, Herr, was hast du Großes für meine Zukunft? Was hast du Großes geplant? Was hast du vor in einem Jahr, in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 15 Jahren? Wo soll ich sein bis dahin? Und so wirst du zu einem Kanal für die Zukunft im Jetzt dieser Welt, in deinem Leben und genauso aber auch für das Leben von vielen anderen Menschen. Weil so wie du die Zukunft ins Jetzt holst, so wirkt es sich aus auf Menschen um dich herum. Amen. Bist du bereit, durch dieses Portal zu gehen? Halleluja. Lass uns aufstehen zusammen. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Ihr könnt im Hintergrund diese Musik Lead Me Further reinmachen. Ja, weil das passt dazu. Lead me further. Die Soaking-Musik. Leite mich weiter. Ja, Gott will uns weiterleiten. Gott will uns in neue Dimensionen leiten. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Herr, dass du möchtest, dass wir groß denken, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du möchtest, Herr, dass wir unsere Augen erheben, Herr. Herr, und es ist stark, was du die letzten 10, 15 Jahre getan hast. Das ist übrigens interessant, es kommt mir gerade. Jemand sagte neulich, genau vor 15 Jahren, das war im Juli 2010, ich glaube vor einer Woche, am 10. Juli 2010, ja stimmt, heute ist ja der, oder 11. Juli 2010, genau am 11. Juli 2010, stimmt, das kommt mir gerade, das sind genau die 15 Jahre, das fällt mir jetzt erst auf. Am 11. Juli 2010, das war der Sonntag, an dem sich die Herrlichkeit Gottes in unserem Gottesdienst in einer neuen Dimension begonnen hat freizusetzen. Und ab diesem 11. Juli 2010 haben die kreativen Wunder begonnen. Der Finger, der rausgewachsen ist, Krebs, der geheilt wurde. Ab diesem Zeitpunkt kreative Knochenwunder. Ab diesem Zeitpunkt haben diese, ich meine, wir hatten davor auch schon Wunder erlebt, Heilungen und so weiter. Aber das, was wir ab da erlebt haben, ging auf ein ganz neues Level. Die Herrlichkeit Gottes hat sich freigesetzt und man kann wirklich sagen, es war an diesem 11. Juli 2010, hat sich diese Herrlichkeit freigesetzt. Das ist 15 Jahre. Jetzt schauen wir, was diese Herrlichkeit Gottes die letzten 15 Jahre alles bewirkt hat. Wie viele Menschen sie berührt hat. Ja, Tausende von Menschen, ja sogar Millionen. Durch die Fernsehsendung bei Sid Roth sind Millionen Menschen berührt worden auf der ganzen Welt. Von dieser Botschaft, von dieser Herrlichkeit. Ja, hier in Deutschland, tausende Menschen haben sich bekehrt. Tausende Menschen haben Wunder erfahren. Ja, überall, auch in anderen Nationen. Tausende von Menschen sind verändert worden. Und das Reich Gottes hat sich ausgebreitet. Und jetzt sind wir am Ende dieser 15 Jahre heute. Und Gott sagt, schau in die Zukunft. Und nochmal 15 Jahre und du wirst zurückschauen. Und du wirst sagen, wow, was hat die Herrlichkeit diese 15 Jahre bewirkt? Puh, oh, ich könnte spüren. Oh, Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Du bist unser Herr. Und Herr, alles, was du die letzten 15 Jahre getan hast, Herr, es ist nicht durch Heer und nicht durch Kraft geschehen, definitiv nicht. Nicht durch meine Kraft oder die Kraft von irgendeinem anderen Menschen, Herr, sondern es ist geschehen durch deinen Geist, Herr. Herr, weil du souverän dich entschieden hast, Herr, uns zu segnen, Herr, und dieses Portal aufgetan hast durch das stellvertretende Werk von Jesus Christus vor 2000 Jahren. Herr, wir sind auch vor 15 Jahren in nichts anderes eingetreten, als in das, was du bereits zuvor schon bereitet hattest, Herr. Und Herr, so sind wir heute Morgen hier zusammen versammelt, Herr. Und Herr, wir sind bereit, Herr, in ein neues Zeitalter einzutreten, Herr. Wir sind bereit, Herr, durch dieses Portal der Beschleunigung durchzugehen, Herr, und uns nach Neuem auszustrecken, Herr. Wie es heißt in Jesaja 42, 9, das Frühere, siehe, es ist eingetroffen und Neues verkündige ich. Bevor es aufsprost, lasse ich es euch hören. Halleluja. Und Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein, Herr, dass du mit deiner Gegenwart kommst, Herr, wie nie zuvor, auf jeden Einzelnen von uns, Herr. Auch auf jeden Einzelnen, der über Livestream zuschaut. Auf jeden auch, der vielleicht gerade jetzt nicht zuschaut, weil er arbeiten muss, aber der trotzdem, der ein Teil ist der Glory Life Bewegung, Herr. Herr, komm auf jeden Einzelnen, Herr. Komm mit dieser Substanz, Herr. Herr, die uns in die Zukunft sehen und in die Zukunft träumen lässt, Herr. Komm mit dieser Substanz, Herr, die uns eintreten lässt, durch dieses Portal der Beschleunigung, Herr. Herr, nichts beschleunigt die Dinge so sehr wie deine Herrlichkeit, Herr. Und so sagen wir, Geist der Herrlichkeit, komm. Komm ganz neu auf uns, Herr. Herr, so wie du uns am 11. Juli 2010 auf ein neues Level gehoben hast, Herr, so glauben wir dir, Herr, dass du heute uns auf ein neues Level hebst, Herr, im Geist. Es muss zunächst mal gar nicht so spektakulär sein, aber plötzlich ist eine Substanz da. Plötzlich, ich sage mal, die Substanz war immer da, aber plötzlich ergreifen wir eine Substanz. Plötzlich ergreifen wir zusammen eine Substanz, die Dinge nochmal in einer ganz anderen Dimension beschleunigt. Und weißt du, das bedeutet nicht in erster Linie mehr Arbeit für dich, sondern das bedeutet mehr Ruhen im Herrn für dich. Und Gott vertrauen und im Glauben hineingehen und im Glauben ergreifen. Ja, im Glauben greifen wir hinein in die Zukunft für diese Welt. Im Glauben greifen wir hinein, Vater. Ja, streck mal gerade eine Hand aus, mit, so als Zeichen, dass du hineingreifst. Greif mal so ganz bewusst hinein. Wir greifen durch Glauben hinein in die zukünftige Welt deiner Herrlichkeit, Herr. Wir greifen durch Glauben hinein in die neue Schöpfung. Herr, wir greifen durch Glauben hinein in diese Dimension dessen, was kein menschliches Auge gesehen hat, was kein menschliches Ohr gehört hat, was in kein menschliches Herz gekommen ist, Herr. Wir greifen durch Glauben da hinein, Herr. Wir ergreifen, Herr, was du dort für uns vorbereitet hast. Wir ergreifen im Glauben, was wir dort sehen. Wir ergreifen im Glauben, was wir dort hören. Wir ergreifen im Glauben die Dinge deiner Herrlichkeit, Herr. Wir ergreifen es im Glauben. Und im Glauben, Herr, gehen wir durch dieses Portal, Herr. Wir gehen durch dieses Portal der Beschleunigung, Herr. Wir gehen durch dieses Portal in eine neue Dimension, Herr, des Wirkens Gottes, Herr. Wir gehen in dieses Portal und durch dieses Portal in diese Dimension, in der tatsächlich der Traubentreter den Sämann überholt. Halleluja, Herr. Wir gehen da hinein. Wir gehen da hinein. Geh da hinein. Geh da ganz bewusst hinein. Halleluja. Es ist eine neue Zeit. Das Vergangenes ist eingetroffen. Siehe, Neues verkündige ich. Halleluja. Bevor es aufsprost, lasse ich es dich hören. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, das Beste kommt erst noch. Das Stärkste. Also, was du niemals in deinem natürlichen Menschen für möglich gehalten hättest. Oh, hey, Jesus. Wow. Jesus. Shakarakamanu. Oh, wir sagen, wir stecken unsere Zeltpflöcke weit. Wir spannen unsere Planen aus. Oh, wir zapfen die Kräfte der zukünftigen Welt an, Herr. Die Kräfte der Wunder. Die Kräfte der Heilung. Kräfte der Liebe, der Versöhnung, der Wiederherstellung. Ah, wir zapfen diese Kräfte an. Wir danken dir, Herr, dass sie nicht mehr länger Zukunftsmusik sind für uns, Herr, sondern dass sie durch uns ins Jetzt kommen. Wir treten da hinein, Herr. Und ich danke dir, Herr, und ich setze das frei und ich spreche das auch im Glauben, dass von heute an viele hier, die hier sind und auch viele, die über Livestream zuschauen, sie werden deine wunderwirkende Kraft in einer neuen Weise sehen. In ganz unterschiedlichen Bereichen, auf ganz unterschiedliche Weise. Aber du wirst wie ein Kind sein, du wirst wie ein Kind sein. Halleluja. Und es heißt auch, als der Herr die Gefangenen zieh uns befreite, da waren wir wie die Träumenden. Das heißt, du wirst wie ein Träumender sein. Wie ein Träumender wirst du die Dinge ergreifen. Wie ein Träumender wirst du die Dinge sehen. Und es wird im Leben von manchen wird es sein wie Dominosteine. Ein Stein fällt, ein Stein der Blockade fällt. Und ein Stein nach dem anderen fällt darauf hin. Und es ist plötzlich wie bum, bum, bum, bum, bum. Immer weiter, eins nach dem anderen in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Oh, wir danken dir, Herr. Und wir danken dir, Herr, Herr, dass wir in 5, in 10, in 15 Jahren, wann auch immer wir zurückschauen, werden wir nicht nur sehen, Herr, und werden wir nicht nur sagen, Herr, oh wow, was hat Gott in meinem Leben doch Gewaltiges bewirkt und verändert in diesen Jahren? Sondern wir werden auch sehen und sagen, wow, was hat Gott in meinem Umfeld verändert? Was hat Gott in meiner Nachbarschaft verändert? Was hat Gott in meiner Familie verändert? Was hat Gott in meinem Land verändert? Halleluja! Weißt du, wir sprechen es und es geschieht! Halleluja! Halleluja! Halleluja. Also der Leib Christi ist nicht so machtlos, wie du manchmal denkst. Du hast Autorität. Wir haben Autorität. Denk dran, was wir am Donnerstagabend gebetet haben für das Bundesverfassungsgericht, dass verfassungstreue Richter gewählt werden und solche, die nicht verfassungstreu sind, nicht gewählt werden. Und wir haben da auch klar reingesprochen. Und genau das, was wir gebetet haben, ist am Freitag passiert. Also preist den Herrn. Amen. Wir haben Autorität. Wir haben Autorität. Halleluja. Wir haben Autorität. Wir sprechen Dinge in Existenz. Und natürlich, wir müssen dranbleiben. Immer, weißt du, es ist immer so. Es ist immer ein Weitergehen. Es ist immer ein Dranbleiben. Es ist ein Weitersprechen. Es ist ein Weiterhineingehen. Aber weißt du, wir nehmen das Land ein. Amen. Du nimmst das Land ein. Du bist ein Landeinnehmer. Halleluja. Sag's mal zu deinen Nachbarn. Du bist ein Landeinnehmer. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Preis den Herrn. Halleluja. Und irgendwie habe ich so das gesehen, auch mit diesem Portal der Beschleunigung, dass wir wirklich auch bewusst einen Schritt gehen sollen, wirklich durch dieses Portal durchzugehen. Und heute machen wir es so, ich gebe dir jetzt die Gelegenheit, den Heiligen Geist zu fragen, welches Saatkorn du säen sollst in den Boden, der jetzt gesetzt ist. Und ich möchte dir einfach eine Empfehlung geben. Also das musst du nicht machen, aber du kannst es machen, eine Empfehlung geben. Wenn du jetzt dein Saatkorn gibst, frag den Heiligen Geist gleichzeitig, wo hinein konkret soll ich es säen? Und vielleicht siehst du jetzt schon etwas für die Zukunft, was du erwartest, dass es passiert. Du siehst dieses zukünftige Land vor dir. Also es ist das Land der Zukunft. Aber du säst jetzt dieses Saatkorn in die Zukunft. Und mit deinem Saatkorn verbindest du den Glauben. Es geht um den Glauben. Du verbindest den Glauben damit, dass diese Zukunft ins Jetzt gezogen wird. Okay? Das heißt, wenn du möchtest, dann kannst du es so machen, wenn du sowieso eine Verpflichtungserklärung nutzt, um dein Saatkorn zu säen, dann kannst du auf die eine Seite des Saatkorns schreiben, das du geben möchtest, Und auf die andere Seite, die ja leer ist, praktisch weiß ist, kannst du draufschreiben, was ist das, wohin du hineinsäst? Ist das eine Heilung? Ist es ein bestimmtes Wunder? Ist es etwas, was du in unserem Land säen möchtest? Ist es etwas, was du in deiner Familie säen möchtest? Ist es etwas, was du in deinen Finanzen säen möchtest? Was auch immer du sehen möchtest, ja, da säst du jetzt hinein. Wir säen jetzt in das, was wir sehen wollen. Okay? Amen. Und dann, lass uns Folgendes machen. Du kannst natürlich auch in bar geben, ist auch kein Problem. Und kannst einfach trotzdem so einen Zettel nehmen und das draufschreiben, eine Verpflichtungserklärung nehmen und trotzdem da dann draufschreiben, worein du säst. Und dann gibst du einfach die Verpflichtungserklärung mit deinem Bargeld in den Eimer. Aber wir wollen es so machen. Du fragst jetzt den Heiligen Geist, was du geben sollst. Und auch alle, die über Livestream zuschauen, ihr bekommt auch die Infos eingeblendet, wie ihr geben könnt. Und dann wollen wir es hier vor Ort so machen, weil ich möchte einfach, dass wir uns da nochmal ganz bewusst auch in dieses Portal und durch dieses Portal der Beschleunigung bewegen. Und deswegen machen wir es so. Und wie gesagt, du bist frei. Wir geben auch die Eimer dann noch zum Schluss nochmal im Raum durch, für alle, die da jetzt so nicht mitmachen wollen. Weil wir werden es so machen, dass wir die Eimer hier vorne aufstellen. Wir stellen überall hier diese Eimer hier vorne auf. Und du kannst einfach nach vorne kommen, ja, in diesem Glauben, dass in dem Moment, wo du hier diese vordere Linie durchschreitest und hier nach vorne gehst und das Saatkorn da reintust, gehst du durch dieses Portal der Beschleunigung. Okay, ganz bewusst, du gehst durch dieses Portal der Beschleunigung und dann tust du im Glauben dein Saatkorn in diese Eimer rein. Könnt ihr die Eimer da nach vorne verteilen? Genau, sodass die Leute sehen können. Genau, und dann eben, wie gesagt, kommst du nach vorne, gibst dein Saatkorn rein und vielleicht, Irina, hast du gerade ein Lied spontan, das wir dazu singen können? Das dazu passt? Halleluja. Genau, no limitations, das ist gut. No, keine Begrenzungen im Geist, das ist gut. Genau, wir singen dazu das Lied No Limitations, keine Begrenzungen im Geist. Und du darfst einfach nach vorne tanzen. Und wenn du hier diese vordere Linie überschreitest, egal aus welchem Gang du rauskommst, dann tu das in diesem Bewusstsein. Ich gehe jetzt hinein oder ich gehe hindurch, durch dieses Portal der Beschleunigung in dieses neue Land, dessen, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat und was in kein menschliches Herz gekommen ist. Okay? Und dann darfst du einfach hier hier dein Saatkorn reinlegen. Wenn du am Platz bleiben möchtest, auch kein Problem. Zum Schluss geben wir einfach noch einen Eimer durch die ganzen Reihen durch. Für jeden, der am Platz lieber geben möchte, kannst du auch machen, wie du willst. Aber wenn du einfach diese Zeichenhandlung mit vollziehen möchtest, dann nutze einfach die Gelegenheit. Komm nach vorne. Wir wollen ihm wirklich glauben, dass wir jetzt, indem wir säen, tun, machen wir wirklich eine geistliche Handlung. Ja? Eine geistliche Handlung, wo wir im Glauben hineinsäen in die Zukunft und diese Zukunft ins Jetzt holen und durchgehen durch dieses Portal der Beschleunigung. Amen. Seid ihr bereit? Yes. Okay. Also, Halleluja. Lass uns mal aufstehen zusammen. Ich bete noch mal kurz. Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass dieses Portal der Beschleunigung geöffnet ist, Herr. Danke, dass der Engel seinen Fuß auf das Land und auf das Meer gesetzt hat und dass er ruft, keine Verzögerung mehr. Danke, dass der Prophet Amos aus dem 8. Jahrhundert vor Christus heraus ruft, jetzt in diese Zeit und sagt, in dieser Zeit wird der Sämann, wird der Traubentreter den Sämann überholen, wird einfach Beschleunigung geschehen, werden die Dinge sich beschleunigen. Danke, Vater, dass wir in dieser Zeit leben dürfen, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass wir in dieser Zeit gehen dürfen. Und ganz bewusst gehen wir heute Morgen durch dieses Portal der Beschleunigung durch, Herr. Und wir erwarten, Herr, Herr, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was in kein menschliches Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Amen. Los geht's. Keine Begrenzung für das, was im Geist ist. Ihr dürft beginnen, nach vorne zu kommen, einfach durch das Portal der Beschleunigung hindurch, in Jesu Namen. Halleluja. In the spirit of the Lord, limitations in the glory realm. When the sun sets free, it's free indeed. I am free, I'm free, I'm free indeed. When the sun sets free, it's free indeed. I am free, I'm free, I'm free indeed. And nothing is impossible. Those who believe, and I believe, nothing is too difficult. For me, whoa, whoa, whoa, oh, for me, whoa, whoa, whoa, oh, for me, la, la, la, no limits, no, no limits, no limits, no, no limits, no limits, no, no limits, no limits, no, no limits, no limits, no, no limits in you. Alles ist uns möglich. Halleluja. preist den Herrn. Halleluja. Können wir nur den Eimer durchgeben für alle die, die nicht nach vorne kommen wollten, dass sie die Gelegenheit haben, noch zu geben. Währenddessen lasst mir den noch sagen, ich bin selber noch völlig geflasht, wirklich, von diesem göttlichen Zusammentreffen. Erstens, Poli hat diesen Traum vor 10 Tagen. Zweitens, in diesem Traum kommen diese 15 Jahre vor. Drittens, ich predige heute, völlig unbewusst, ist mir jetzt erst bewusst geworden, genau 15 Jahre nachdem wir diese Ausgießung der Herrlichkeit Gottes erlebt haben, ist doch der Hammer. Weißt du, wie stark kann Gott uns noch bestätigen, dass er das sagt, dass er das meint, was er sagt? Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Oh, danke, Herr. So was kannst nur du, Herr. Du bist einfach der Übernatürliche. Oh, der Wunderwirker. Ha. Halleluja. Wir preisen dich, Herr. Wir lieben dich, Herr. Danke, Jesus. Halleluja. Und jetzt lass uns die Sammlung noch segnen. Vater, wir danken dir, Herr. Halleluja. Warte, warte. Okay. Preist den Herrn. Halleluja. Okay, einmal zusammen, genau. Halleluja. Wir danken dir, Vater, von ganzem Herzen für jeden, der dieses Saatkorn, Herr, in diesen heiligen Boden, Herr, deiner göttlichen Beschleunigung hineingesät hat, Herr. Herr, danke, Herr, dass du wirklich heute, dass du einen neuen geistlichen Zyklus beginnst, Herr, in den du uns Neues hast hineinsäen lassen, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass diese Saatkörner, Herr, aufwachsen in diesem Gewächshaus, in diesem Treibhausklima, Herr, deiner Herrlichkeit, Herr, deiner Gegenwart, deines mächtigen, beschleunigenden Wirkens, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Herr, hundertfache Multiplikation ist nicht das Limit. In deinem Wort heißt es, ich werde euch 1000-fach mehren, sagst du einmal zu Israel, Herr. Ja, wir glauben dir für 1000-fache Frucht, Herr, in dem Namen von Jesus, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. 1000-fache Frucht, Herr. Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Schließ einfach nochmal kurz deine Augen, bleib einfach mal kurz stehen. Halleluja. Ich glaube, dass Gott einfach auch noch zu Menschen spricht heute Morgen hier. Und vielleicht bist du hier in diesem Raum. Und es ist so, dass du in deinem Herzen dich noch wie abgeschnitten fühlst von dem, was Gott gerade jetzt tut, auch was er heute Morgen hier tut. Du fühlst dich noch wie abgeschnitten von seiner Gegenwart. Du bist irgendwie, du denkst, oh, ich bin weit weg, ich habe da gar nicht wirklich den Zugang. Vielleicht schaust du über Livestream zu und bei dir ist es genauso. Ja, es gibt im Wesentlichen 3 Gründe, warum das so sein kann, dass du dich da wie abgeschnitten fühlst. Der erste Grund kann der sein, dass du noch nie in deinem Leben ganz bewusst wirklich Jesus Christus als deinen persönlichen Herrn und Erlöser angenommen hast. Weil das Wort Gottes sagt, so viele ihn aber aufnahmen, also bewusst aufnahmen, auch mit ihrem Mund das bekannt haben, sagt das Wort, so viele ihn aufgenommen haben, denen gibt er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Halleluja. Und wenn du noch nie bewusst gesagt hast, Jesus Christus, sei du der Herr meines Lebens. Ich empfange dich als meinen persönlichen Herrn und Erlöser in meinem Herzen. Vergib mir alles, was ich in der Vergangenheit falsch gemacht habe und mach mich zu einer neuen Schöpfung. Wenn du das noch nie bewusst gebetet hast, dann wollen wir jetzt zusammen dieses Gebet beten. Ich möchte es einfach mit dir beten und dann möchte ich auch für dich beten, dir auch die Hand auflegen und für dich beten. Und wenn dich das betrifft, gebe ich dir gleich die Gelegenheit, da dich mit eins zu machen. Und die zweite Gruppe, die das betrifft, sind diejenigen, die sagen, jawohl, ich habe mal Jesus Christus in meinem Leben aufgenommen und ich habe ihn zum Herrn meines Lebens gemacht, aber irgendwie durch die Umstände des Lebens, vielleicht durch Anstöße, die gekommen sind, durch Probleme, die gekommen sind, was auch immer, durch Unglauben einfach in meinem eigenen Herzen, bin ich wieder weggekommen, einfach von dieser Beziehung zu Jesus. Und heute ist dein Tag. Gott sagt, fang neu an. Fang neu an. Es ist ein neuer Tag. Das Vergangene ist vorbei. Es ist ein neuer Tag. Gott gibt dir die Gelegenheit, neu anzufangen mit ihm. Und wenn dich das betrifft, dann möchte ich dich gleich jetzt mit in dieses Gebet mit einschließen und mit dir und für dich persönlich beten. Und die dritte Gruppe, das sind diejenigen, die sagen, jawohl, ich fühle mich wie getrennt von Jesus, weil ich weiß, da ist Sünde in meinem Leben. Die trennt mich von ihm. Ich habe sie noch nicht bekannt. Ich bin sie noch nicht losgeworden. Aber heute möchte ich diese Sache loswerden. Heute möchte ich sie bekennen und ich möchte mich stellen auf 1. Johannes 1, Vers 9, wo es heißt, wenn ich meine Sünde bekenne, dann ist Gott treu und gerecht und er vergibt mir die Sünde und er reinigt mich von aller Ungerechtigkeit. Also wenn eine dieser drei Dinge auf dich zutreffen, du brauchst einen Neuanfang mit Jesus, du brauchst ihn als Herrn und Erlöser deines Lebens oder du brauchst einfach die reinigende Kraft seines Blutes, die dich heute wirklich neu durchstarten lässt, neu anfangen lässt, dich reinigt von allem, was dich trennt von Gott. Wenn eine dieser drei Dinge auf dich zutreffen, dann möchte ich jetzt mit dir und für dich persönlich beten. Und ich möchte dich einfach bitten, da wo du bist, streck einfach ganz kurz deine Hand aus, sodass ich sehen kann, für wen ich beten kann. Gott sieht deine Hand. Es ist noch hinter. Gott sieht deine Hand. Gott sieht deine Hand. Gott sieht deine Hand. Gott sieht deine Hand. Danke, Jesus. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, da hinten. Gott sieht auch deine Hand. Gott sieht deine Hand da hinten. Gott sieht deine Hand ganz da hinten. Es ist noch jemand da, der sagt, jawohl, heute möchte ich diesen Anfang machen. Heute möchte ich diesen Start machen. Dann streck einfach noch deine Hand ganz weit aus, sodass ich sehen kann, weil ich möchte gleich mit dir und für dich persönlich beten. Halleluja. Wenn du über Livestream zuschaust, ich nehme dich mit rein in das Gebet. Du kannst auch deine Hand heben als ein Zeichen zu Gott. Du darfst dann nach dem Gebet uns einfach eine E-Mail schreiben an wunder@glorylife.de oder .net und uns einfach mitteilen, dass du dieses Gebet mitgesprochen hast und wir wollen dir dann einfach auch was Kleines zuschicken, was schenken und einfach mit dir Kontakt aufnehmen. Okay? Alle diejenigen, die jetzt hier im Raum ihre Hand gehoben haben für dieses Gebet, kommt einfach ganz schnell aus euren Reihen raus und kommt hier zu mir nach vorne, weil ich möchte gern hier mit euch und für euch persönlich beten. Und wir heißen immer ganz herzlich willkommen. Herzlich willkommen. So toll, dass ihr da seid. So toll. Halleluja. So toll, dass du da bist. Halleluja. Genau, stell dich einfach da ruhig dazu. Halleluja. So toll, dass du da bist. So toll. Halleluja. So schön, dass ihr da seid. Wer war noch hier? Hatte ich dich schon begrüßt? Ja. Halleluja. So super. Halleluja. So schön. Du kannst ruhig einen Schritt nach vorne kommen. Genau. Halleluja. Ist noch jemand da? Genau, herzlich willkommen, super, wunderbar, so wunderbar, Halleluja, Gott ist so gut, oh Gott ist so gut, danke Jesus, oh danke Jesus. Komm, lass uns mal alle zusammen im ganzen Raum unsere Augen schließen, weil das ist ein heiliger Moment und ich möchte einfach dieses Gebet jetzt als erstes laut vorsprechen und du sprichst es einfach laut nach, ja? Weil die Bibel sagt, wer mit seinem Herzen glaubt, dass Jesus aus den Toten auferweckt worden ist und mit seinem Mund bekennt, dass er der Herr ist, der wird errettet werden. Das heißt, du sprichst es mir einfach laut nach. Das ist ein Gebet, wo du einfach Jesus einlädst als Herrn deines Lebens und wo du ihn um Vergebung bittest für jede Schuld und Sünde und dann im Anschluss an dieses Gebet werde ich dir einfach kurz die Hand auflegen und werde einfach dir dienen und die Kraft Gottes freisetzen in deinem Leben und du wirst dieses neue Leben in Christus empfangen. Das Alte kommt zum Ende und du empfängst dieses neue Leben. Also lass uns alle hier vorne, lass uns unsere Augen schließen, auch jeder, der im Raum ist, lass uns unsere Augen schließen. Wenn du das Gebet einfach mit denen hier vorne mitsprechen möchtest, die hier im Raum seid, sprech es einfach ruhig mit im Hintergrund zur Unterstützung. Lass uns einfach zusammen beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du Jesus Christus gesandt hast. Wegen meiner Sünde ans Kreuz hast gehen lassen. Und dass du ihn wieder auferweckt hast aus den Toten. Damit ich ein neues Leben haben kann. Herr Jesus Christus, ich bitte dich jetzt, komm du in mein Herz. Komm du in mein Leben. Mach du mein Leben jetzt neu. In deinem Namen, Jesus, bitte ich den Vater um Vergebung für alles, was ich falsch gemacht habe, wo ich nicht gemäß dem Willen Gottes gelebt habe. Ich bitte dich um Vergebung und ich danke dir, Jesus, dass dein Blut mich jetzt reinigt. Danke, dass du mir jetzt einen neuen Anfang gibst, dass du mich zu einer neuen Schöpfung machst. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich empfange diese Kraft jetzt. In Jesu Namen. Amen. Jetzt lege ich einfach jedem Einzelnen die Hand auf kurz und bete für jeden Einzelnen. Ihr anderen am Platz, ihr streckt einfach die Hand zu ihnen aus, hier nach vorne, segnet sie mit. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für die Kraft des Heiligen Geistes, für die Waschung der Wiedergeburt, Herr. Ich danke dir, Herr, für die Kräfte der zukünftigen Welt, Herr. Herr, die jetzt diese Realität des neuen Lebens in Christus, in dieser Schwester lebendig machen, Herr. Oh, in Jesu Namen. Und ihr Leben wird nicht mehr das gleiche sein, Herr. Danke dafür, Jesus. Danke dafür, Vater. Oh, ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Vater, für die Kraft deines Blutes, Herr, dass die Kraft deines Blutes genügt, Herr. Herr, um uns komplett, vollständig in einem Moment zu reinigen, neu zu machen, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, Herr, für diesen Sohn Gottes jetzt in Christus, Herr. Danke, Herr, dass du ihn zu einer neuen Schöpfung gemacht hast. Gerade jetzt, aufgrund seines Bekenntnisses, wirkst du dieses Wunder in ihm. Eine neue Schöpfung, ein neuer Anfang, ein neuer Start. Halleluja. Neues Leben hat begonnen. Heiliger Geist, fülle ihn mit deiner Kraft, Herr. Oh, fülle ihn mit deiner Kraft, Herr. Schneid ihn ab von all dem, was nicht zu ihm gehört, Herr. Oh, und setz ihn frei, Herr. Für dein neues Leben, Jesus. Danke dir von ganzem Herzen, Herr. Danke dir, Herr, für diese kostbare Tochter Gottes, Herr. Danke, Jesus, dass du sie gerufen hast bei ihrem Namen und dass du gesagt hast, du gehörst mir. Danke, Herr, dass nichts und niemand sie mehr trennen kann von deiner Liebe, Herr. Danke, Herr, sie hat dich gefunden, aber du hast zuerst sie gefunden, Herr. Und du hast heute deine Hand ausgestreckt und du ziehst sie an Seilen der Liebe hinein. Und ich danke dir, Jesus, dass dein Blut sie reinigt, Herr. Dass dein Blut Erneuerung bringt, Herr. Dass dein Blut einen komplett neuen Anfang bringt, Herr. Im Namen von Jesus, Herr. Danke dafür, Vater. Ich preise dich, Herr. Oh, ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Jesus, für dein mächtiges Wirken. Oh. Danke, Herr. Ja, siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf und du wirst es mehr und mehr erkennen. In dem Namen Jesus. Das Beste hat gerade begonnen. Halleluja. Danke, Jesus. Ich kenne ja die Gedanken, die ich über dich habe, spricht der Herr. Gedanken zur Zukunft und um dir Hoffnung zu geben. Halleluja. Nicht zum Unheil. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater, dass du diese kostbare Tochter angenommen hast. Und ich danke dir, Herr, dass sie damit angekommen ist, Herr. In deiner Liebe, Herr. Dass deine Liebe ihr Herz jetzt einhüllt, umhüllt, Herr. Und festhält, Herr. Du machst ihr Herz fest, stark. Und voller Liebe, Herr. Danke, Vater. Danke für die Kraft des Heiligen Geistes, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Vater. Danke für dein Wirken, Herr. Halleluja. Danke für dein Wirken, Herr. Danke für deine Liebe, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Sie gehört dir. Du stärkst sie, du hältst sie mit deiner rechten Hand, Herr. Danke, Vater. Neu durch deinen Geist, Herr. Puh, danke für dein Werk, Heiliger Geist. Danke für dein Werk, Heiliger Geist. Leben dieses jungen Mannes, Herr. Danke, Herr. Herr, dass er dich mehr und mehr kennenlernen wird, Herr. Und dass er einfach in dieser innigen Beziehung mit dir, Herr, erleben wird, Herr. Herr, dass du mit ihm bist, Herr. Dass du für ihn bist, Herr. Und egal, was gegen seine Seele kommen mag, Herr, es ist tief eingegraben in sein Innerstes. Er gehört dir. Du bist mit ihm. Du bist für ihn. Und seine Berufung wird zustande kommen, in Jesu Namen. Amen. Danke, Vater. Danke, Vater, für dein Blut, Herr. Danke für deinen Geist, Herr. Danke für deine Kraft, Herr. Oh, danke, Heiliger Geist, Herr. Danke, dass du von heute an in einer neuen Dimension die Kontrolle übernimmst über ihr Leben, Herr. Danke, Herr, dass du in einer neuen Dimension zu ihr sprichst, Herr. Dass du in einer neuen Dimension zu ihr redest, Herr. Ich danke dir dafür, Vater, für ein neues Sehen, Herr, und für ein neues Hören, Herr. In dir, Heiliger Geist. in Jesu Namen. Ich danke dir, Herr, für diesen prophetischen Strom, Herr. Ich danke dir, Herr, für diesen prophetischen Strom, der hier fließt, Herr. Danke, Vater, Herr, dass du durch sie fließt mit deinem Geist jetzt, Herr, in dem Namen Jesus, Herr. Oh, danke, Vater, für deine Kraft, Herr. Danke, Vater, für deine Herrlichkeit, Herr. Danke für deine Liebe, Herr. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, Herr. Herr, dass deine Bestimmung unbereubar ist, Herr. Halleluja. Danke, Herr, für die Einhüllung deiner Liebe, Herr, für die Umhüllung deiner Liebe, Herr, für die Umhüllung deiner Kraft, Herr. Halleluja. Du bist hier mit deiner Liebe, Herr. Du bist hier mit deiner Liebe, Herr. Du bist hier mit deiner Liebe, Herr. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du mit ihm bist, Herr. Alle Tage, Herr, bis ans Ende der Welt, Herr, in Jesu Namen. Halleluja. Preise dich, Vater. Ich danke dir, Heiliger Geist. Ich danke dir, Heiliger Geist. Ich danke dir, Heiliger Geist. Ich danke dir, Heiliger Geist, für dein Wirken. Ich danke dir, Heiliger Geist, für dein Wirken, Herr. Ich danke dir, Herr. Ja, das sind Momente der Intimität mit Gott. Ja, manche weinen, manche lachen, das ist normal. Einfach Gott berührt uns ganz tief. Danke, Vater, für dein Wirken. Danke für die Klarheit des neuen Lebens, die Reinheit des neuen Lebens, die Herrlichkeit des neuen Lebens. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Liebe, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Ich liebe dich, Herr. Und dieser Sohn Gottes, Herr, liebt dich, Herr. Und du sagst, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in kein menschliches Herz gekommen ist, das hast du denen bereitet, die dich lieben, Herr. Danke, Vater, dass dein Blut den Weg frei macht jetzt, Herr, in das neue Land, das du für ihn hast, Herr. In Jesu Namen, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Ihr Lieben, Gott ist so stark hier am Wirken. Ihr, die hier nach vorne gekommen seid, wenn ihr mögt, dürft ihr gerne noch weiter für euch persönlich beten lassen. Hinter euch sind noch ganz liebe Freunde von mir, die bereit sind, noch für euch weiter persönlich zu beten. Ihr dürft euch einfach mal umdrehen und schauen, wer hinter euch steht. Wir wollen euch auch noch was Kleines schenken. Halleluja. Genau. Einfach, dürft ihr einfach auf sie zugehen. Halleluja. Und wenn ihr mögt, einfach drüben im Gebetsraum ist Platz. Da könnt ihr einfach noch persönlich weiter Gebet empfangen und einfach noch weiter sprechen. Ihr könnt einfach da weiter hinterhergehen. Genau, einfach das Silke hinterhergehen. Wir geben ihnen mal einen kräftigen Applaus noch. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Wirken, Herr. Danke, Jesus, Herr, für deine Kraft, Herr. Oh, wir lieben dich, Herr. Oh, wir lieben dich, Vater. Oh, wir danken dir von ganzem Herzen. Halleluja. Oh, komm, lass uns mal Jesus die Ehre geben. Halleluja. Wuhu. Jesus. Wow. Wow, ihr Lieben, das Sommerfest hat schon längst begonnen. Amen. Das Sommerfest hat schon begonnen. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Wir segnen noch die Tücher und Kleidungsstücke auch gerade. Und dann werden wir noch zusammen Abendmahl feiern. Ne? Genau, Irina ist bereit. Werden wir zusammen Abendmahl feiern. Ihr könnt also schon auch die Tische rausholen fürs Abendmahl. Aber jetzt segnen wir erst noch die Kleidungsstücke und Tücher für alle, die nicht hier sein können, aber die ein Wunder brauchen in der Herrlichkeit Gottes. Wir haben auch gerade die letzten 15 Jahre, wir haben so viel Wunder auch durch Kleidungsstücke und Tücher erlebt, die auf Leute gelegt wurden, bis hin zu Totenauferweckungen. Und das glauben wir, ja, wenn Leute nicht hier sein können, weil sie im Krankenhaus sind oder sogar auf dem Friedhof oder in der Psychiatrie oder wo auch immer, dass einfach die Kraft Gottes sich überträgt, gemäß Apostelgeschichte 19,11, auf die Kranken. Glaubt ihr das? Wer glaubt das? Okay, also ihr, die ihr jetzt eure Hand gehoben habt, ihr dürft eure Hand nach vorne strecken, weil wir beten im Glauben. Amen. Halleluja, Herr. Wir setzen es frei. Danke, Vater, für deine heilende, wunderwirkende Kraft, die sich in diesen Kleidungsstücken und Tüchern speichert, in dem Namen Jesu Christi, Herr. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr. Ungewöhnliche, außergewöhnliche Zeichen und Wunder in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Amen. Der ist jetzt besonders gesalbt. Halleluja. Preist den Herrn. Ihr Lieben, macht euch bereit fürs Abendmahl. Auch ihr, wenn ihr über Livestream zuschaut, holt euch einen Becher mit Wein oder Saft und holt euch ein Stück Brot. Irina leitet uns dabei und kommt nach vorne. Und so seid ihr einfach alle mit dabei, auch über Livestream. Halleluja, wir wollen heute Abend mal feiern. Es ist eine Feier, es ist eine heilige Feier, weil wir wollen das größte Liebeswerk, das es jemals gegeben hat und geben wird, wollen wir feiern. Halleluja, die Erlösung durch unseren Herrn. Und er ist der Einzige, und weil er dieses Werk getan hat, ist er klar der einzige Gott, und der in alle Ewigkeit herrscht, weil er die größte Liebe gezeigt hat. Und wir sind seine Nachfolger. Halleluja. Deshalb bist du und ich, sind wir einfach Nachfolger seiner Liebe. Und Bitterkeit, Unvergebenheit, irgendwas, was nicht seiner Liebe entspricht, hat in unserem Herzen gar nichts verloren. Und wir wollen, weißt du, wenn es noch jemanden gibt, auch bevor wir das Abendmahl nehmen, mach einfach Frieden in deinem Herzen. Mach Frieden mit jedem Menschen, der dich vielleicht verletzt hat, wo du vielleicht Sachen nicht verstehst. Mach Frieden mit Gott und mach Frieden auch mit dir selber. Das ist ganz wichtig. Halleluja. Und ich habe noch einen wunderbaren Text für euch, und das ist so hammermäßig. Lest es bitte zu Hause nach. Johannes 6, man kann sich oft genug lesen. Und da sagt Jesus: Dies aber ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man davon isst und nicht stirbt. Das heißt, wenn wir von diesem Brot Jesus essen, werden wir nicht sterben in Ewigkeit, sondern erst das ewige Leben. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Vers 53 folgende: Wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Powerful. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Halleluja, der wahre Trank. Weißt du, es gibt Superfoods, es gibt alles Mögliche, aber sein Blut ist das Superfood für deinen Körper, für deine Seele und für deinen Geist. Halleluja. Alles zusammen. Juhu. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so auch wer mich isst, der wird auch leben um meinetwillen. Oh, stark, Hammer. Wir haben ewiges Leben, wenn wir sein Brot, wenn wir ihn essen, jetzt gleich. Es ist uns versprochen, wir haben ewiges Leben. Leben, das nie aufhört, das in alle Ewigkeit geht, und zwar himmlisches Leben. Und wir leben dieses Leben nicht mehr für uns selber. Was für eine Freiheit, was für ein Glück. Sondern so wie er gelebt hat für seinen Vater, so leben wir für ihn jeden Tag unseres Lebens. Und das, sage ich dir, ist das Rezept zum Glücklichsein. Das ist das Rezept zum Glück. Nicht mehr für uns selber zu leben, sondern für ihn und für den Auftrag und für alles, was wir heute rausgezogen haben aus der Zukunft und ins Jetzt gezogen haben. Dafür leben wir jetzt. Halleluja, er ist das Leben, wenn wir ihn aufnehmen. Denn wer ihn aufgenommen hat, hat schon das Leben. Aber es potenziert sich immer, wenn wir an ihn denken. Jesus hat gesagt, macht es zu meinem Gedächtnis. Tut es zu meinem Gedächtnis. Und dann machen wir uns dieses Leben bewusst, das er für uns hingegeben hat. Er hat sein Leben hingegeben, damit wir das wahre und echte Leben haben, das nie aufhört, sondern das angefangen hat und es in alle Ewigkeit geht. Juhu, freust du dich auf sein, oh, Halleluja, sein Fleisch, sein Brot? Und ja, lasst uns aufstehen, lasst uns, hier hinten sind mehrere Tische, hier vorne sind mehrere Tische, nehmt euch ein Stück Brot, Matzen, nehmt euch Saft oder Wein und dann bitte noch nicht essen, noch nicht trinken, sondern das wollen wir dann gemeinsam alle zusammen machen. Amen. Ihr auch im Livestream, ne? Holt euch, ihr passt es schon gesagt hat, holt euch Brot, holt euch Saft oder Wein und ihr seid voll mit dabei. Was für eine Liebesgemeinschaft. Das ist die perfekte Liebesgemeinschaft, die wir haben mit ihm und auch untereinander es zusammen feiern. Halleluja. Genau, ja. Halleluja. Sehr gut. Und Jesus sagt in Lukas 22, 19, oder heißt es von ihm, und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Und Jesus, wir danken dir, dass du dein Leib, dass du dein Fleisch wirklich in der Blüte deiner Jahre gegeben hast, hingegeben hast, dass du dich hast schlachten lassen für uns. Herr, wir danken dir, dass wir durch deine Striemen geheilt sind. Und wir danken dir, dass wir, wenn wir jetzt dieses Brot essen, Herr, dass du bist, dass dein Fleisch ist, Herr, dass wir geheilt werden. Jeder Einzelne an Körper, Seele, in Jesu Namen, im Geist, Herr, wir preisen dich für dein Heilungswirken. In Jesu Namen, danke, Herr. Oh, lass es uns essen. Danke, Herr, dass dein Fleisch die wahre und echte Nahrung ist für unseren Körper, für unsere Seele und für unseren Geist. Aber wir preisen dich. Halleluja. Und lass uns sein Blut hochheben. Nach dem Essen nahm er den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus, wir danken dir, dass du den alten Bund erfüllt hast und dass du dir uns den neuen Bund geschenkt hast durch dein Blut, dass du dein Blut bis zum letzten Tropfen vergossen hast für uns, damit wir das Leben haben, damit wir ewiges Leben haben, damit wir befreit sind, Halleluja, von jeder Schuld, von jeder Sünde, vom Feind, von jeder Anklage, von jeder Bitterkeit, Halleluja, wir sagen das auch, Herr, wir sprechen wirklich komplette Vergebung jetzt aus jeder Person, die uns verletzt hat in irgendeiner Weise. Wir machen Frieden mit unserer Vergangenheit. Wir machen Frieden mit unserer Gegenwart. Wir machen Frieden mit unserer Zukunft. Herr, wir bitten dich auch um Vergebung, Herr, wo wir gesündigt haben. Danke, dass du uns reinigst, dass dein Blut uns jetzt reinigt, sodass der Feind nichts mehr an uns findet, wo er gegen uns gehen kann. Halleluja, danke, Herr. Und dass du uns zu neuen Schöpfungen gemacht hast, die hochversetzt sind an himmlische Orte neben dich, Jesus. Und von dort aus regieren wir und haben ewige Gemeinschaft mit dir und dem Vater und dem Heiligen Geist. Oh, wir preisen dich. Danke, dass alles in deinem Blut ist. Halleluja, lass es uns trinken. Amen. Danke für dein vollbrachtes Werk. Und danke, dass uns alles gehört, was du in diesem vollbrachten Werk getan hast. Und wir nehmen es und wir empfangen es voller Dankbarkeit. Und danke, Jesus. Ja, danke, Jesus. Oh, ich sehe so wirklich Neuheit, als Neuheit, als Neuheit des Lebens, Neuheit des Lebens durch sein Blut. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Werk am Kreuz. Dass du alles getan hast und alles vollbracht hast in alle Ewigkeit für uns. Amen und Amen. Woohoo.